Transparenz für die Ohren. Wer nimmt auf? Vaku und nehmen schon auf, alles klar. Gut, dann fange ich einfach mal an. Wir haben heute den 13. November 2014, es ist 20.36 Uhr und ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zur Vorstandssitzung mit den drei neuen Vorstandsmitgliedern. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute, ein glückliches Händchen und auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Mitarbeit. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben den Timmy entschuldigt, der Bernd ist noch nicht da. Dann gibt es das Protokoll. Habt ihr das alle gelesen? Sie. Das betrifft natürlich euch neue Vorstandsmitglieder nicht so ganz. Das war noch die Vorstandssitzung vor dem ALPT. Ich frage jetzt trotzdem einfach mal von unten ab. Stahlrabe? Ja, dafür. Dennis? Ja, aber ich muss ja noch was nachfragen. Ja, ich bin auch dafür. Masch? Enthaltung. Maja? Jo. Daniel? Enthaltung. Gelesen, okay. Aber ich enthalte mich. Alles klar, ich danke. Gut, Berichte des Landesvorstandes. Also, ich fange mal an. Im Vorfeld vom ALPD und dem TDPA habe ich relativ viel rumtelefoniert, damit wir auch ein paar Kandidaten da stehen haben und habe ganz viel rumgebettelt und ganz viel rumgeschleimt und Leuten das Gelbe vom Ei versprochen. Jetzt hauen die mich alle. Nein. Ich habe den ALPT teils in der Orga mitgeholfen und vorbereitet. Ich habe den TDPA inhaltlich auch so ein bisschen vorbereitet mit ein paar Leuten zusammen und in ein paar Treffen vorher mit Maja und getextet auf die NRW-Info-Mailingliste. Pressearbeit habe ich gemacht, die ÖA-Sitzung besucht. Dann gab es kurz vor dem ALPT noch einen Datenschutz-Mumble. Da war ich mit dabei. Im Polgeif-Mumble letztens war ich mit dabei. Ansonsten der übliche Kram. Wir hatten eine Abmahnung eines Mitglieds wegen eines Kommentars auf einer Webseite. Da habe ich mich um die rechtliche Klärung gekümmert. Die Vorstandssprechstunden habe ich besucht, auf dem Stammtisch war ich, habe mich mit den neuen Kollegen vernetzt, soweit das überhaupt nötig war. Und dann habe ich noch eine Ausschreibung mit Maja zusammen rausgeschickt für den Pressesprecher und den stellvertretenden Pressesprecher. Also erschreckt euch nicht, was da drin steht. Wenn ihr nicht so viel erfüllt oder nicht so viel gemacht habt, was da erwartet wird, wir freuen uns dennoch auch über Bewerbungen von Leuten, die darin noch nicht so viel Erfahrung haben. Traut euch. Dann gab es ein Vernetzungstreffen mit Leuten aus der Fraktion und aus der AG Drogen im Landtag. Da habe ich über Skype mit an der Konferenz teilgenommen. Ich habe ein bisschen beim Rebel mitgeholfen, der Manuela und den Leuten da unter die Arme zu greifen. Und dann gab es noch die kommunale Arbeit für den Schulausschuss in Düsseldorf. Da habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht. Jo, das war's im Großen und Ganzen. Daniel. Ja, in aller Kürze, ich habe das Übliche mit den Zugängen und Zugriffen für die Neuen bei uns gemacht, inklusive Begrüßungsmail und so ein bisschen Orientierungs- und Hilfe hoffentlich. Mit dir auch mal ein bisschen gequatscht. Ansonsten habe ich das leidige Thema Landesverbandsformulare mal hoffentlich entsprechend erledigt. Sprich, wir haben ja jetzt eine zentrale Wiki-Seite, wo die alle drauf sind. Die habe ich aus dem Portal entsprechend verlinkt. Im Portal gibt es jetzt keine Dokumente mehr. Das Ganze ging auch entsprechend über die NRW-Info und die Nordrhein-Westfalen-Liste. Ich hoffe, das hat auch jeder soweit zur Kenntnis genommen und hoffentlich entsprechend verteilt. Ja, ansonsten jede Menge Kleinkram, wie üblich. Jetzt interessant ist es vielleicht noch mit dem Jörg zusammen ein bisschen am Verwaltungsportal angefangen rumzuschrauben und zusammen das Versionierungssystem auch mal nochmal hintergeklemmt für uns beide jetzt etc. Damit wir auch ein bisschen besser zusammen dran arbeiten können und damit so ein bisschen angefangen. Ja, ansonsten der übliche Kleinkram in Anführungszeichen. Siehe lange Liste, Ende. Vielen Dank, Maja. Ja. Du bist dran. Ja, ich muss mir alles wieder hinscrollen. Ja, da war ein Datenschutz-Mumble, es war ein ALPT und ein TDPA. Dann habe ich in der vorletzten Woche quasi ganz viele Orga-Dinge für die Marina Kassel gemacht, weil ich die ja mit organisiert habe. War dann auch auf der Marina Kassel, die war ziemlich gut und gute Stimmung und toll. Ich war bei den AGÖA-Sitzungen, habe ein paar Tickets auch gemacht und Ja, gestern hatte ich meine erste Ausschusssitzung als sachkundige Bürgerin, das war spannend, aber irgendwie auch ganz schnell wieder rum. Ja, ich fasse mich mal kurz, genau. Vielen Dank. Und der Masch dran. Da der Schlumpf ja im Chat schreibt, wir wollen uns mündlich knapp halten, tue ich das und verweise auf das, was ich geschrieben habe. Ich fasse das Ganze mal zusammen. Ich habe versucht, mich arbeitsfähig zu machen und darüber hinaus an verschiedenen Mumbles teilgenommen. Der Korax hat schon geschimpft, ich bräuchte oder sollte da doch gar nicht so genau dahinter schreiben. Die Zeiten kann ich gerne beim nächsten Mal weglassen. Ja, muss nicht, also wie du willst. Gut, der Bernd ist noch nicht da, Timmy ist entschuldigt und dann wäre der Stahlrabe jetzt dran. Ja, am Freitag, 31.10., habe ich auch an diesem Datenschutzmammel teilgenommen, allerdings nur für eine Stunde. Dann war ALPT und TDPA, wie wir alle auch. Dann war ich wieder auf dem Stammtisch Meerbusch. Am gleichen Tag haben wir noch so ein ganz kurzes ein Kennenlern-Mammel mit Bernd Jan Notter gemacht, was so Schatzmeisterkram angeht. Dann 6.11. war LAVO-Sprechstunde. Dann war ich auch 3 Tage auf der Marina, 2,5 Tage auf der Marina Kassel. Auch fand ich auch extrem gut, hat sich sehr gelohnt. Ja, und sonst wie immer Schatzmeister-Dinge, Tickets, Umlaufbeschlüsse, Request-Tracker, Mails, irgendwelche komischen Mails immer zwischendurch, die nichts mit RT zu tun haben und dergleichen. Wunderbar, vielen Dank. Der Dennis. Genau, ich glaube, das war ja genau so ein bisschen vorbereitet für die TDPA, nicht viel. Dann war ja dieser ALPT, von dem wir alle Bescheid wissen. Dann war ich habe es jetzt mal nicht chronologisch. Marina Kassel. War ich eben da auch mit der Maya und dem Stahlraum und noch vielen, vielen anderen Menschen. Einmal habe ich dann irgendwie den Stammtisch doch nur noch besucht, sehr viel Mumble-Zeug besprochen, sehr viel Telefonate irgendwie geführt, im RT rumgestöbert. Ja, diese Datenschutzsitzung war ich auch, da habe ich mir aber das volle Programm gegeben. Und jetzt Vorstandssitzung, ich meinte natürlich die Vorstandssprechstunde, da habe ich mich natürlich jetzt vertippt. Gut, vielen Dank dafür, der Marc. Jo, ich mach's auch schnell. Es waren auch diverse Besuche von Stammtischen Meerbusch in Düsseldorf. Dann habe ich unsere neue schöne Landesgeschäftsstelle an 6 Tagen besetzt. Letzte Woche 4 Tage, diese Woche 2 Tage, morgen kommt noch einer dazu. In dem Zuge ein paar Bodengänge zum Landtag und da versucht, Handys und SIM-Karten einzusammeln. Habe mich dann da auch mit einem Mitarbeiter der Fraktion bezüglich Kampagnenmanagement mal getroffen und ein Weilchen gequatscht. Ja, einarbeiten durch das ganze System und durchwuseln von einzelnen Tickets, die Umlaufbeschlüsse machen, LAVO-Sprechstunde teilgenommen und momentan jede Menge Kommunalkram obendrauf. Das war's. Super, ich danke euch. Wie machen wir das? Soll ich da irgendwelche Zahlen vorlesen? Nein, ne? Nein. Gut. Dann fangen wir im Prinzip erstmal damit an, überhaupt arbeitsfähig zu werden, nämlich die Aktualisierung der Geschäftsordnung, Paragraph 17 Aufgabenverteilung. Bitte schieben, weil das müssen wir vorbereiten und mal durchsprechen. Das macht keinen Sinn, das live in der Sitzung zu tun. Müssen wir nächste Woche Vorstandssprechstunde machen. Achso, du meinst, dass wir dann da die Vorschläge rannehmen und dann gucken, dass wir das ein bisschen verteilen? Ich dachte, ja, das Außerdem müssen auch alle für da sein. Zusätzlich muss Bernd mir nochmal Input geben wegen den Neubeauftragungen vom Schatzmeisterteam und so was. Und das ist eigentlich Quatsch, das jetzt hier in der Sitzung auszudiskutieren, was wir da jetzt wie reinschreiben. Das halte ich irgendwie für Zeitverschwendung an der Stelle. Ich glaube, uns nimmt der Landesverband das nicht übel, wenn das jetzt eine Woche noch falsch ist. Unterstütze ich und ich bin auch der Meinung, das sollten wir nicht in der Sprechstunde machen. Da sollten wir einen extra Termin für finden. Ja, oder wann auch immer, jedenfalls nicht jetzt in der Sitzung. Gut, machen wir so. Okay. Ist gebongt. Dann fange ich mal mit dem ersten Ticket an. Ticket Nummer 122221, Antrag zur Änderung. Nee, das ist ja. Doch, das ist Antrag zur Änderung der LAVO-GO bei Überziehung Finanzbudgets. Das ist dieser Antrag von Steffi. Da haben wir gesagt, den behandeln wir, wenn Steffi dabei ist, ne? Den hatten wir geschoben. In erster Linie haben wir auch gesagt, den behandeln wir, wenn wir einen neuen Schatzmeister haben. Ja, beziehungsweise wenn der in der Sitzung ist. Eben. So, jetzt meckert mein Bildschirm hier rum. Ich könnte ihn zerschlagen. Nein, geht wieder. Gut, das heißt, den schieben wir. Ja. Der nächste Antrag ist das Ticket 122878, Antrag. Antragsteller von Ordnungsmaßnahmen in Verfahren einbeziehen. Antragsteller ist Daniel Schwert. Den haben wir auch geschoben das letzte Mal, weil der Daniel nicht da war. Soweit ich weiß, ist er heute auch nicht da. Gibt es da irgendwie das Bedürfnis, den trotzdem zu behandeln? Oder sollen wir den nochmal schieben? Ich schlag vor, ihn nochmal zu schieben. Wie sehen die anderen das? Schieben. Ja. Schieben? Okay, dann schieben wir den. Gut, das ist oder, das. Warte, können wir den auch irgendwie nach hinten verschieben und ihm jetzt irgendwie Bescheid geben und so weiter? Und wenn er dann nicht da ist, dann schieben wir den. Nein, der hat sich entschuldigt und gesagt, dass er nicht kommt. Er ist im Ausland irgendwo unterwegs und kann gar nicht kommen. Okay. Dann wäre relativ weit unten in Zeile 382 ist das, glaube ich, ne? Ticket Nummer 123524, Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Finanzplans, Antragsteller Piratenschlumpf. Der Antragstext lautet, ich bitte darum, das Ticket 120830, Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Finanzplans vom 18.09.2014 in der nächsten LAFO-Sitzung erneut zu behandeln und die in der LAFO-Sitzung am 16.10. vorgestellte Aktualisierung des Budgetplans nach Änderungen zu beschließen. So, jetzt haben wir hier aber wiederum das Problem, dass der Bernd nicht da ist. Ich meine, Schlumpf, hast du kurz eine Sekunde, um uns zu erklären, ob der Bernd dabei sein muss, beziehungsweise weißt du, was mit Bernd ist? Ihr hattet ja miteinander zu tun. Nee, ich weiß jetzt nicht, was der ist, sonst hätte ich das gleich gesagt wie du. Den habt ihr ja auch letztes Mal hierhin verschoben, weil ihr das nur beschließen wolltet, wenn der Bernd da ist, was ja auch irgendwie in Ordnung ist. Ihr könnt das formal sicherlich auch jetzt beschließen, aber ihr könnt es auch wieder schieben. Wird dann halt nächstes Mal dann lustiger. Aber vielleicht braucht er das dann nächstes Mal schon gar nicht mehr. Wenn er es noch zweimal schiebt, ist das Jahr um. Ich wollte gerade sagen, also ich meine auch, wir hätten uns selber auferlegt, dass wir bis Ende November das Budget fertig haben müssen. Nee, halt. Da geht's jetzt um zwei verschiedene Sachen. Das, was der Schlumpf hier beantragt, ist die Überarbeitung des Finanzplans für 2014 anhand der aktuellen Dinge. Nee, und da gebe ich dir 2015. Auch. Ja. Genau. Und da gebe ich dir auch recht. Also, der Schlumpf hat's überarbeitet. Wir haben letzte Sitzung drüber gesprochen. Und ich bin auch der Meinung, wenn der Bernd jetzt, sag ich mal, nicht zeitnah auftaucht, dann beschließen wir das einfach. Ansonsten würde ich das vielleicht jetzt innerhalb der Sitze noch ein bisschen nach hinten schieben. Und das andere ist genau, wie du sagtest, 2015, das ist diesen Monat auch fällig in der Tat. Genau. Gut, dann schieben wir das ans Ende der Sitzung, beziehungsweise falls Bernd noch kommen sollte. Ansonsten behandeln wir das am Ende der Sitzung und stimmen das dann auch ab. Das ist ja jetzt nicht der 2015er, das ist richtig. Gibt es da Gegenrede, sonst würde ich das so machen. Gut, dann kommt der nächste Antrag. Noch ein Finanzantrag. Ticketnummer 124470. Unterstützung der Piraten-Sicherheitskonferenz, Anführungsstriche Sicherheitspolitik nach Snowden, Anführungsstriche Ende am 24. 25. Januar 2015 in München. Antragsteller ist der Wirkungstreffer. Ist der da? Nö, der ist nicht da. Möchte den Antrag jemand übernehmen, sonst würde ich das machen. Ich würde den ganz gerne hier schon mal ansprechen, aber erst in der nächsten Sitzung behandeln. Hat da jemand was dagegen oder sollen wir den direkt in die nächste Sitzung verschieben? Wir können auch drüber sprechen, ist das relativ egal. Also der Termin steht, das wollte ich nur dazu sagen, die findet auf jeden Fall statt, diese Sicherheitskonferenz. Und ich würde die gerne unterstützen. Weil das echt ziemlich fett ist und auch ja. Ja, aber wir haben gesagt, wir haben keine Kohle mehr und ja, genau. Ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt, dann lass uns die soweit vielleicht einfach mal durchlesen und mal kurz rüber gucken und dann schieben wir die halt, sobald wir den Budgetplan haben. Aber wie gesagt, sag doch erstmal, was das ist. Also es geht um eine Debattenkonferenz mit auch externen Vortragenden, zum Beispiel Stefan Koch aus der Schweiz, Hans-Georg Fasold, jemand von den Grünen, ein Militärattaché, der während des Kosovo-Konflikts in Mazedonien gearbeitet hat, diverse IT-Spezialisten, der Enno Lenze, der aus der Situation im Irak und in Kurdistan berichtet und dann diverse Piraten noch dazu was zu sagen haben. Das Ganze findet in München statt und geht über 2 Tage. Naja, Spannend ist das Ding, aber wie Rauch auch schon sagte, wir hatten eigentlich mal gesagt, wir haben dafür keine Kohle mehr, wir haben den Budgetplan auch nicht überarbeitet. Richtig. Minimum schieben, also ansonsten würde ich den hier ablehnen. Also, nee, ich würde den auch schieben. Also wenn wir da irgendwas beschließen, dann höchstens als Ausgabe in 2015, also keine Ausgabe in 2014 mehr, das sollte ja eigentlich noch reichen. Nee, aber das möchte ich halt grundsätzlich nicht. Also solange wir keinen Budgetplan haben, haben wir gesagt, geben wir auch kein Geld aus, aber bis auf das, was wir sowieso ausgeben müssen. Genau. Und da möchte ich auch dem Bernd jetzt hier nicht in den Rücken fallen und irgendwas an ihm vorbeimachen. Genau. Erst Budgetplan 2015 erstellen, da dieses Ding direkt kalkulieren und dann die Ausgabe erst in 2015 tätigen. Ich verweise auf Seite 504, da steht am 15.11.2014 Ende Call of Paper und Finanzierung steht komplett. Das wäre übermorgen. Ja, aber wir können ja trotzdem dann noch nachfragen, ob die nicht noch Ausfallfinanzierung brauchen oder ob die irgendwas weglassen mussten, was eigentlich hätte dabei sein sollen. Ich kenne das von Veranstaltungen bei Raten, da nimmt man immer noch ein bisschen was weg, weil am Ende das Geld knapp wird und da steht ja auch hier Reisekostenpufferbudget. Wenn die jetzt zum Beispiel noch einen Referenten bekommen, der zusagt und sie können das nicht finanzieren, dann können wir ja immer noch helfen. Okay, dann machen wir das so. Dann schieben wir den erstmal. Ja, dann sind wir fertig, ne? Alles geschoben. Nein, Witz. Als nächstes kommt die Ausschreibung Team Ticket Nummer 124875, Antragsteller Stahlrabe. Antrag. Der Landesvorstand beschließt, für die Schatzmeisterei eine zusätzliche Stelle auf 450-Euro-Basis Minijob zu schaffen und unverzüglich auszuschreiben. Diese Stelle erhält ab 2015 einen eigenen Budgetposten und wird fest im Wirtschaftsplan 2015 einkalkuliert. Stahlrabe, du hast dir sicherlich was dabei gedacht, ich weiß das, und ich würde dich da gerne zu Wort kommen lassen. Ja, ich muss jetzt mal die Zeile finden. Zeile 5727, ja. Wenn der Stahlrabe durch etwas zu sagen? Mhm. Ja, mach mal. Ich finde ja, wenn wir das auf 451 erhöhen würden und damit die Arbeitslosenversicherung nehmen, wäre das sehr charmant und würde unserem Verständnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sicherlich mehr entsprechen. Darüber hinaus hat es den Vorteil für den Arbeitgeber, dass es etwas günstiger wird. Den Nachteil für den Arbeitnehmer, dass er hälftig zu zahlen muss. Das könnte man aber austarieren, indem man auf eine Zahl wie 480 oder ähnliches geht, sodass es effektiv für den Arbeitgeber die gleichen Kosten bewirkt wie der Minijob mit der Pauschalversteuerung und für den Arbeitnehmer halt den Vorteil hat, dass er zusätzlich arbeitslosenversichert ist, was er beim Minijob nicht ist. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, die Rechnung weiß ich nicht, mag so sein. Der Witz an dem Minijob ist aber, dass den jeder ausüben kann, auch neben einer Vollzeitbeschäftigung. Das heißt, die Leute, die sich darauf bewerben können, die können das auch machen, wenn sie einen ganz normalen Arbeitsvertrag haben woanders und können das nebenher machen. Deshalb 450, so seinen Sinn. Also ich möchte das eigentlich nicht als sozialversicherungspflichtigen Job machen. Aber gut, da können wir ja noch drüber diskutieren, aber in erster Linie hätte ich auch gerne Bernds Meinung dazu gehabt. Eine inhaltliche Diskussion, ob wir den brauchen oder nicht, würde ich an dieser Stelle eigentlich nicht führen wollen. Ich kann euch sagen, dass das Finance-Team, das Finanzteam im Moment wieder recht gut funktioniert, aber auch natürlich wieder an der Leistungsgrenze ist. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen gucken, dass wir die Basisarbeit durch Angestellte erledigen können. Und es ist mir auch völlig egal, wo wir im nächsten Jahr dran sparen. Aber dieses Geld, bin ich der Meinung, muss ausgegeben werden. Ansonsten bricht uns nämlich hier die Verwaltung irgendwann einfach mal zusammen. Wenn keiner mehr kann oder keiner mehr Bock hat, das zu machen, dann können wir den Laden zumachen. Sehe ich genauso. Und ob das jetzt sozialversicherungspflichtig ist oder nicht, würde ich auch gerne jetzt nicht hier diskutieren, weil das wiederum dann eine Budgetfrage ist. Dann könnte man eben auch darüber nachdenken, den ein bisschen größer zu machen oder wie auch immer. Aber das ist halt eben nicht Teil dieses Antrags. Und dafür müsste halt Bernd auch wiederum da sein. Paki, das ist Teil dieses Antrages, beziehungsweise dieser Antrag schließt die sozialversicherungspflichtige Option aus. Und man kann das ja auch dem jeweiligen Interessenten anheimstellen, sich selbstständig oder ja selber zu entscheiden. ob er Version A oder B nehmen möchte. In kostenneu, in für den Landesverband kostenneutraler finanzieller Ausarbeitung. Okay, das ist etwas, da würde ich noch zustimmen. Es ist in der Tat auch so, dass ich eine Stellenausschreibung als Entwurf gemacht habe. Die Vorstandskollegen, die kennen die alle. Also unterstelle ich jetzt mal, dass ihr das alle gelesen habt. Ja. Das Schatzmeisterteam kennt das auch. Der Bernd Janotter kennt das auch. Da steht in der Tat drin, nach Vereinbarung, 450 Job oder Teilzeitbeschäftigung nach Vereinbarung. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel Budget wir zur Verfügung stellen wollen. Wie formuliere ich das jetzt? Wir dürfen keine Ausgaben tätigen, alleine aufgrund von Spendenzusagen. Es sind bereits Spenden eingegangen, die diese Stelle finanzieren. Es werden auch weiterhin Spenden eingehen, die diese Stelle dauerhaft finanzieren, zumindest als Minijob. Wie viele Spenden insgesamt dann eingehen, muss man dann sehen und ob man dann vielleicht auch eine, weiß ich nicht, 20-Stunden-, 15-Stunden-Stelle draus macht. Das kann man dann in der Tat mit den jeweiligen Bewerbern absprechen. Also sträuben tue ich mich dagegen nicht, aber der 450-Euro-Job hat halt so seine Vor- und Nachteile. Den einen habe ich gerade genannt, den anderen hat der Masch gerade genannt. Gut, was machen wir? Schieben wir den auch ans Ende der Sitzung, ob Bernd kommt? Ja, bitte. Wir haben hier noch Redemeldungen. Ich glaube, Schlumpf war schon drin. Wolltest du auch noch was sagen, Schlumpf? Ja, würde ich gerne. Ich habe das heute mal kurz gegoogelt. Ich glaube, da kommen noch so 30% Sozialversicherung, sonst was, Gedönsabgaben obendrauf, sodass ihr den dann schon irgendwie bei 450 Euro intern mit 585 Euro rechnen solltet. Mhm. Plus vielleicht noch irgendwelche Unfallversicherungsgedöns. Aber es ist halt nicht nur so Pille-Palle 12 mal 450, sondern rechnet einfach mal 600. Ja. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann reden wir natürlich schon über ein bisschen mehr Geld. Nur so im Hinterkopf zu behalten, weil eigentlich wäre das ja auch schön, wenn man mal mit Bruttozahlen rechnet und nicht mit Netto-Dingern. Wir hatten schon wieder so ein Ticket, wo jemand die Mehrwertsteuer vergessen hat. Also bei 450 Euro pauschal versteuert kommt ein Brutto für den Arbeitgeber von 5,85 raus. Ja. Und okay. Der Break-Even bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für den Arbeitgeber ist circa bei 490 Euro, für den Arbeitgeber 584 Euro. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch vorher da war. Ich sag mal, Ladies first, Solskin. Hallo. Ich bin ja sonst immer sehr kritisch, was Ausgaben angeht. An der Stelle bin ich auch dringend dafür und habe mich auch schon mal dafür ausgesprochen, weil ich auch die Notwendigkeit absolut sehe, dass man im Schatzmeisterteam noch oder überhaupt eine beschäftigte und bezahlte Kraft hat. Ich würde gerne noch mal wissen, da steht jetzt Teamassistenz. Magst du noch kurz darauf eingehen, Stahlrabe, was genau die Person tun soll? Ich habe natürlich Vorstellungen, oder wollt ihr das jetzt noch nicht besprechen? Wie ich gerade sagte, ich habe eine... Ich habe eine Stellenausschreibung entworfen, die kann auch noch geändert werden. Teamassistenz nenne ich das deshalb, weil im Unterschied zu dem, was, sag ich mal, vorher im Gespräch war, wir können uns keine Bilanzbuchhalterin leisten oder keinen Bilanzbuchhalter leisten. Wir können uns keine hochqualifizierte Fachkraft leisten, die ist aber auch nicht nötig. Deshalb ist es eher eine Assistenzstelle. Kaufmännische Grundkenntnisse sind natürlich erwünscht. Toll wäre auch, wenn jemand mit dem RT umgehen kann oder wenn jemand bereits mit Sage umgehen kann oder mit einem anderen Buchhaltungssystem. Aber ich sag mal, wenn du ein bisschen pfiffig bist, dann kannst du die Standardaufgaben auch relativ schnell erlernen. Nur mal so grob überschlagen, das sind halt Eingangsrechnungen bearbeiten, einfache Buchungsaufgaben, die komplizierten Buchungsaufgaben liegen halt beim Schatzmeister, aber auch beispielsweise Nachfrage dann beispielsweise bei Lieferanten oder bei Einreichern, wenn jemand ein Erstattungsformular einreicht und da ist was unklar, dass der dann selbstständig mal nachfragt, mit dem RT auch arbeitet, das Ticket so weit bringt, dass man das buchen kann und gegebenenfalls, wenn sich das ergeben sollte, wenn das also Sinn macht, vielleicht auch demjenigen dann Kontoverfügung geben, dass der das auch direkt aus dem Sage heraus direkt überweisen kann. Das wären so meine Vorstellungen. Okay, danke. Vielen Dank. Lennart. Habt ihr mal mit dem Bund gesprochen, wie das aussieht, ob man da irgendwie auf Bundeskapazitäten zurückgreift oder hat der Bund nur irgendwie höher qualifizierte Nee, Angestellte in der Buchhaltung oder? der Bund hat uns da schon signalisiert, dass er jederzeit aushelfen kann. Die Frage ist einfach, was ist sinnvoll auszulagern und was nicht. Der Bund nimmt für eine Arbeitsstunde 25 Euro. Ist für eine Buchhaltungskraft, wenn man sie so frei einkauft, recht günstig, würde ich sagen. Es läuft aber darauf hinaus, also beispielsweise hatten wir auch den Verwaltungstreffen. Ich glaube, den Schatzmeister aus Thüringen da. Thüringen ist jetzt von der Größe natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit NRW, aber die machen eine komplette Buchhaltung über den Bund. Das kommt dann ungefähr auf einen Wert von 3 € pro Buchung hinaus. Auch das habe ich mich erkundigt, ist ein relativ üblicher Wert, so im Schnitt. Es gibt natürlich Buchungen, die gehen ratzfatz, da kommt man viel, viel schneller weit zurande, aber es gibt auch komplizierte Sachen, die dauern dann länger. Das heißt, so 3 € Buchung, das ist ein Durchschnittswert. Wenn man jetzt aber guckt und sagt, NRW hat 10.000 Buchungen im Jahr, wir haben ja doppelt so viele Buchungen wie der komplette Bund. Dann bist du bei 30.000 € für die komplette Buchhaltung, wenn du die abgibst. Das können wir einfach nicht stemmen. Und der Vorteil ist, also erstens mal, es gibt auch Tätigkeiten, die können und wollen wir hier überhaupt nicht abgeben, weil der Bund gar keinen Einblick hat, der hat keine Möglichkeit. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass der Bund Bock hat, mit unserem RT zu arbeiten. Also da gibt es schon starke Vorbehalte. Ja? Und dann gibt es so spezielle Dinge hier in NRW. Die würde ich vielleicht auch gar nicht abgeben wollen. Aber ja, natürlich, bestimmte Sachen wollen wir abgeben an den Bund, wie zum Beispiel die Beitragseinzüge. Da gibt es ja auch schon einen Vorstandsbeschluss, das seht ihr wahrscheinlich unten in den Umlaufbeschlüssen noch, dass wir jetzt das zentrale Beitragskonto nutzen. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir die Landesbuchhaltung hier entlasten. Okay, Alles ja. klar. Und ansonsten wollte er das jetzt schon beschließen oder wollte er das erst Anfang November beschließen? Weil es gibt Anfang jetzt. November ist vorbei. Ich meine, Anfang Dezember, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, also ich würde es ganz gerne ans Ende der Sitzung schieben. Wenn Bernd noch kommt, können wir es behandeln. Ansonsten würde ich es gerne mit Bernd zusammen besprechen. Ich finde es kritisch, irgendwie so, das sind ja irgendwie über 7.000 Euro jetzt zu beschließen, ohne den Budgetplan fürs nächste Jahr fertig zu haben. Ja, eben. Auf der anderen Seite stehen ja schon Sachen fest, die sowieso in den Budgetplan kommen. Das heißt, das wäre dann eben auch ein fester Posten, den wir dann so blocken würden für andere Sachen. Und ist ja nicht so, dass wir nicht einen Budgetplan hatten von letztem Jahr und dass da nicht schon eine gewisse Übersicht gibt. Von daher, wenn es gar nicht anders geht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den Bernd jetzt noch zu schnappen kriegen und das dann noch in Ruhe besprechen können. So. Okay, danke. Ja, danke für die Frage. Ich mach dann mal weiter, der ist also auch geschoben. Dann käme der nächste Antrag. Das Ticket, die Ticketnummer ist 124925, Ausschreibung Landesparteitag 15.1 von der WAKO. WAKO, du hast das Wort. Ja, Moment. Zeile 553. Ja, ich war gerade am Schreiben, deswegen. Ja, genau. Also wir hatten ja letztes Mal schon besprochen, dass ihr einen LPT haben wollt im ersten Quartal und ihr hattet die AG Events gebeten, mal zu schauen, was es da schon für Termine gibt. Wir haben alles durchforstet und jeden gefragt, der uns über den Weg gelaufen ist. Und unserer Meinung nach spricht nichts dagegen, einen LPT auszuschreiben für den 14., 15. März, plus minus eine Woche. Was halt cool wäre, auch in diesem Fall, wäre ein ungefähres Budget. Da kann ich sagen, dass ich auf Twitter die Nachricht bekommen habe, dass das Wochenende vorher höchstwahrscheinlich das Bundesverwaltungstreffen ist. Das ist aber noch nicht bestätigt. Ja, Budget, ne, same procedure as every Antrag. Prinzipiell können wir aber den Termin jetzt schon mal besprechen. Ja, Gibt's da? ausschreiben können wir das Ding ja erstmal. Das ist ja Genau. erstmal. Da brauchen wir jetzt auch noch kein Budget für. Parallel dazu möchte ich sagen, hatte ich dir ja schon und auch meinen Kollegen zugeschickt. Maja und ich haben heute Morgen mit einem Ausschreibungstext angefangen für ein LPT-Team. Das würde ich da auch ganz gerne noch mit reinsetzen, als Link. Und das geht dann irgendwie nach der Absprache dann auch noch rum. Allerdings, da sagte mir Vaku dann, sie wird das ganz gerne sehen, dass wir das Team dann zum nächsten LPT so ein bisschen einarbeiten, dass sie sich finden können. und dann beim LPT 15.2 komplett übernehmen. Was denkt ihr darüber? Also mit Budgetverantwortung, das fände ich ganz wichtig, weil ich eben auch mit Schlumpf gesprochen habe, der sagte auch, es geht gar nicht, das muss irgendwie alles in einer Hand sein, der Verantwortliche muss wissen oder die Verantwortliche muss wissen, was da abgeht und wie viel Geld für was zur Verfügung steht und dann auch die Abrechnung machen, weil sonst kommen die Rechnungen von links und rechts und nach und nach und man keiner hat einen Überblick. Kann man da nicht einen Eventmanager mit beauftragen, Hust? Hahaha, eben deswegen wollen wir das ja mal machen, damit der nicht irgendwie sich bewirbt und dann Quatsch macht. Wir haben doch aber einen Eventmanager im Vorstand, das wollte der Marc damit, glaube ich, gerade sagen, oder? Nee. Haben wir? Nee, nicht mehr. Der Jens war Eventmanager. Ich sag nix. Oder du? Ich weiß nicht. Haben wir einen Eventmanager? Nicht, dass ich wüsste. René. Wer ist René? Ja, egal. Okay. Es wird nicht besser. Ja, okay. Machen wir das am 14., 15.3. oder am Wochenende drauf? Habt ihr da irgendwelche... Ich habe jetzt zu diesem LPT-Team-Ding irgendwie formell was gefragt. Hätten wir eigentlich nicht... War das nicht eigentlich Sinn und Zweck von der AG Events? Also ich habe einfach mal losgelegt mit Maya und habe Vako das Pad geschrieben und habe gesagt, sie soll da mitmachen. Ja, also wie gesagt, du möchtest jetzt auch keinem irgendwie was Negatives, aber war das halt nicht Sinn und Zweck von der AG-Event selber eigentlich entsprechende Handhabung zu haben? Ja, jein. Also das oder ein Team für LPTs oder für die Durchführung von LPTs wäre ja quasi weitergehend als das, was die AG-Events jetzt macht, ja. Weil es dann ja auch darum ginge, quasi auch das, was jetzt die Orga-Teams vor Ort dann jeweils machen und jeweils neu machen und neu erfinden müssen, zu zentralisieren, aber so, dass das Wissen auch nicht verloren geht, sondern auch immer bei gleichen Leuten bleibt, ne? Ja, ist schon klar, meine ich auch gar nicht. Nur ich würde das prinzipiell trotzdem in der AG-Events eigentlich verortet sehen, aber das war jetzt nur unsere Anmerkung am Rande, können wir ja auch... Ja. Da wollte ich natürlich nicht hören, wenn wir dafür Leute finden und so was. Nur da jetzt wieder eine eigene Gruppe aufzumachen und... Ja. Also ich meine, ob wir das jetzt in der Events Untergruppe LPT machen oder wie auch immer, ist mir relativ Fupe. Also ich hab da auch extra drinstehen, dass das mit der AG Events zusammen passiert und uns. Ich habe da nicht reingeguckt, das war einfach nur kurz eine Anmerkung ins Blaue. Ich wollte das auch gar nicht ausdiskutieren, das war einfach nur so. Marco? Ja, ich habe euch da jede Menge in diesen Pet-Chat geschrieben. In der AG Events hatten wir ja darüber auch schon mal gesprochen, weil das steht ja auch schon mal oder stand schon mal hier und da im Raum, dass ihr so ein Team ausschreiben wollt. Wenn es ein super Team gibt und das richtig funktioniert, denke ich, ist damit die AG Events überflüssig. Das würde ja auch gar nichts machen. Meiner Meinung nach wäre es aber eben gerade in der Anfangsphase auch ganz wichtig, dieses Team noch so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja, und ich sehe auch nicht, dass die AG Events dann überflüssig wird. Nee, sehe ich auch nicht so. Weil wir haben ja durchaus noch mehr Veranstaltungen wie TDPAs etc. einerseits und andererseits können wir das durchaus auch noch ausbauen und andere Veranstaltungen eventuell machen. Also, keine Ahnung. Ich finde nicht, dass die AG Events oder dass wir damit die AG Events kicken oder dann überflüssig machen. Nee, es geht auch darum, dass die Leute, die LPT-Orga machen, halt wirklich vor Ort sind und die Orga da auch beaufsichtigen und alles. Und das kann man der AG-Events jetzt nicht unbedingt zumuten. Okay, ja, aber ihr wollt ein Team ausschreiben und so wie es im Pad drin stand, wollt ihr zwei Vorstände quasi bereitstellen, die dann in enger Absprache mit dem Team arbeiten. Die AG Events war ja damals mal beauftragt worden, dafür den Vorständen genau diese Arbeit abzunehmen. Ja, also würde ich ähnlich sehen. Also ich muss da jetzt nicht zwingen. Ich meine, einen Vorstand brauchst du immer dabei, um irgendwelche Verträge zu unterschreiben und so weiter. Also ich meine jetzt nicht, dass der Vorstand dann da dem Team noch groß unbedingt immer reinreden muss. Ich habe es mal geändert. Also ich habe mal geschrieben, an das zuständige Vorstandsmitglied, also eins, dass der wirklich nur da den Kontakt bildet oder die und die AG-Events. Dann macht es auch Sinn. Gut. Gibt es da noch Diskussionsbedarf letztendlich geht es ja jetzt nicht um die Ausgestaltung, sondern letztendlich nur um den Termin. Ich würde vorschlagen, wir machen es eine Woche später, weil ich habe jetzt schon mehrere Rückmeldungen bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass die Woche drauf besser wäre, weil das Wochenende irgendwie alle verplant sind. Also die aber Woche, das ist meine persönliche Meinung. Also, da ja irgendwie März ist immer und März für mich irgendwie immer, warte, ich guck mal kurz nach, irgendwie so lustig die Cebit-Zeit ist. Ich glaube, die Cebit findet irgendwie den Tag da drauf, den ersten Tag statt und dann bis ins Wochenende hinein. Ganz ehrlich, die Cebit ist mir bei einer Planung eines LPT relativ egal. Alter, mir ist die Sitz... Nein, du hast recht. Aber ich wollte das nur mal anmerken, was es da vielleicht noch so gibt. Ansonsten, ich finde diesen Termin an sich ganz gut. Also Woche später, oder? Also nach dem, der da steht? Nee, dieser Termin, der da jetzt steht, finde ich für mich gesehen ganz gut. Gibt es sonst irgendwelche Vorschläge, Wünsche? Da waren ich wäre für die Woche danach. Ich gehe klar. Dann mache ich das jetzt folgendermaßen. So, dann dürft ihr euch reinschreiben. Zeile 5, 6, 4 ist das Wochenende für den 14.15. Darunter ist das Wochenende 21.03., 22.03. Ist das jetzt Zustimmung oder? Ist das... Ja, wir können auch beide zustimmen. Ich frage mal von oben ab. Marc? Ich kann an beiden. Okay, bitte dann beide eintragen. Welche Zeile? Wo weißt du? 564 und 569. Der Daniel hat sich schon eingetragen. Die Maya trägt sich gerade ein. Ich bin auch für beide. Keine Ahnung, ich habe da glaube ich noch nichts vor. Weiß ich nicht. Der Masch trägt sich auch schon ein. Ich habe mich auch eingetragen. Dennis hat sich auch eingetragen. Stahlrabe. Ja, ich habe da übrigens auch nichts vor, aber der LPT eilt nicht und eine Woche länger ist mehr Vorbereitung, schadet nicht. Ja, ich habe da auch echt keine Meinung zu. Ehrlich gesagt, so lange plane ich überhaupt nicht im Voraus. Macht mal. Okay, dann begrüße ich ganz herzlich den Bernd. Der wurde uns freundlicherweise in den Sitzungsraum geschoben. Ich glaube, du hast noch nicht die Mumble-Rechte, ne? Keine Ahnung. Okay. Ich habe die auch noch nicht, Paki. Ja, dann wirst du die auch noch nicht haben. Ja, herzlich willkommen zu deiner ersten Landesvorstandssitzung. Ich freue mich, dass wir dich im Team haben. Wir haben schon einen ganzen Haufen Anträge geschoben, weil du nicht da warst. Wir sind jetzt gerade bei dem Antrag im Pad. Hast du das Pad, Bernd? Ja, habe ich. Zeile 564. Da geht es um den Termin für den kommenden LPT im März 2015 und da haben wir zwei Termine zur Auswahl. Einmal das Wochenende vom 14.15. und das Wochenende vom 21.22. Ja, und da haben wir jetzt Gleichstand. Also wo du jetzt ankreuzt. Nee, doch nicht. Darf ich dazu noch eine Anmerkung machen? Ja, klar. Also der ursprüngliche Antrag war ja das mit plus minus einer Woche und es sollte an einer guten Location, die preiswert ist, nicht scheitern, dass man sich genau auf ein Datum festlegt. Und wenn das hier okay, so unausgeglichen ist, würde ich dann sagen, nehmen wir beide. Ja, haben wir ja beim letzten LPT auch gemacht, haben wir uns dann dummerweise fürs falsche Datum entschieden. Aber gut, dann machen wir doch beide, würde ich auch sagen. Damit ist der Antrag angenommen. Und zwar für beide Daten. Gut, vielen Dank. Dann würde ich jetzt. Okay, der Antrag ist angenommen. Ja. Oder die Termine sind ausgewählt. Ja, das ist ja der Antrag. Das nur mit dem Budget, das haben wir noch nicht besprochen, aber das ist auch nicht Teil des Antrags. Da müssen wir dann nochmal einen extra Antrag machen. Ja, okay, weil ich das jetzt nicht. Meinen Eintrag eigentlich nur für die Termine gemacht habe, das jetzt ja nochmal überdenken muss, dass den ganzen Antrag gilt. Ich kann es aber trotzdem stehen lassen. Ja, letztendlich steht da ja nicht mehr, dass der Zeitpunkt wäre, für den wir ausschreiben und dass das Budget dann nochmal extra gemacht werden muss. Ich habe den Antrag jetzt entsprechend umformuliert, also entweder dieses Wochenende oder das andere Wochenende. Meine Frage wäre, wer schreibt das aus? Ich hatte das in der Vergangenheit meistens mit dem Jens gemacht. Marsch, bist du dann jetzt dafür zuständig? Ja, ich werde mich dann idealerweise mit dem Jens darüber besprechen, ja. Oder mit mir. Kannst du mit Vaku machen, also. Oder mit beiden, aber gerne mit Vaku. Wunderbar. Okay. Gut, dann können wir ja in einer der nächsten Sitzungen das Ding mit dem Budget machen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen Ruhe. Dann würde ich jetzt ganz gerne zu dem Antrag wieder zurückkommen, den wir zuerst geschoben haben. Wollte jemand was sagen? Mir war danach. Ich wollte nur kurz was fragen. Das hat jetzt zwar nicht so viel mit dem Antrag zu tun, aber ich springe halt trotzdem mit rein. Ja. Ich glaube, Vaku, du hattest diesen Antrag nicht komplett ausformuliert, aber schon gut vorbereitet für den dezentralen EPT. Ich wäre dann sehr großer Freund von. Sollen wir uns da irgendwie mal zusammensetzen, sage ich jetzt mal, oder hast du da irgendwie was? Oder also? Nee, ich habe da nichts. Ich habe nur gesagt, also wenn, dann sollte man einen Antrag an den LAVRO stellen. Und es gab halt schon mal von der AG Technik so Voraussetzungen, die man da braucht. Ich war aber in der AG Technik-Sitzung am Montag und die wollten das jetzt auch nicht so übers Knie brechen. Und es gäbe vielleicht die Möglichkeit, das in der nächsten Sprechstunde mal zu besprechen, wenn das für euch okay ist und dazu vielleicht auch nochmal entsprechend einzuladen, weil es ja tatsächlich einige gibt, die das vielleicht gerne mal ausprobieren möchten oder ja zumindest sehen wollen, dass das mal ausprobiert wird. Möchtet ihr nicht zu einer Mail auf die NRW-Info schicken, dazu einladen, vielleicht zu einem Diskussionsmumble oder so? Ich fände das sehr spannend. Genau, also das ist jetzt auch, also ich wäre sehr großer Freund von einem Beta-Test, sage ich mal. Ich glaube, das findet ja innerhalb der Räumlichkeit nochmal statt. Aber da sollten wir nochmal abklären, was möglich ist, was geht und was nicht. Und weil, dass wir das endlich mal angehen. Also ich finde das eine ziemlich gute Idee und auch eine Sache. Einfach jemand TM schreibt dann eine Ankündigung auf die Infomail. Wir machen dann einfach nächste Woche Donnerstag in der Sprechstunde, weil da haben wir so mal so eh nichts zu tun. Und da können wir das Ding mal sinnvoll füllen. Ja, gute Idee. Mit jemand TM hofft jetzt einer, der sich eben gemeldet hat. Ja, okay. Wunderbar. Gut, dann springe ich jetzt nach oben. Und war noch was, Masch? Ja, ich würde den Ronny bitten, der Sache Kontakt zu mir zu halten, weil das ein Ding ist, was natürlich auch interessant ist. Mhm, alles klar. Okay, gut. Ruf mich an in der Zeit. Also und nie. Und nimm die Vaku mit dazu. So, dann kommen jetzt Teile, bitte mal alle nach oben scrollen. Das war der erste Antrag, den wir geschoben haben. Ticket 122, Antrag zur Änderung LAVRO-Geschäftsordnung bei Überziehung von Finanzantragbudgets. Antragsteller war Steffi und da ging es um Antrag, hatten, dass bei Überziehung des Budgets von bis zu 50 Euro kein neuer Antrag zu stellen ist, sondern dem Antragsteller zu erstatten, sofern die Überziehung nachvollziehbar ist. Und das wollten wir eben nicht ohne dich, Bernd, entscheiden, weil das ja auch die Schatzmeisterei betrifft, oder gerade die Schatzmeisterei betrifft. Aber es würde den Arbeitsablauf und auch Aufwand eventuell ein wenig verringern. Ja, ich finde es total sinnvoll, völlig sinnvoll, nachvollziehbar. Ich würde eventuell das dahingehend modifizieren. Ich kenne sowas als bei Projekten oder Projektbudgetierung als Überschreitungsreserve, die in der Regel in der prozentualen, also in einem relativen Anteil der Projektsumme ausgewiesen wird. Ja, jetzt steht da eine Anmerkung von Stahlrabe drin, dass Paragraph 16 der Landessatzung irgendwie das regeln würde. Also erstens stand in der ursprünglichen Diskussion oder Antragsbegründung auch drin, dass das mit dem Prozentsatz sehr schwierig ist, denn es gibt ja auch schon mal Anträge, die über viele tausend Euro gehen und dann kann ein Prozentsatz von 10% beispielsweise auch deutlich etliche 100 Euro betragen. Das war eigentlich nicht so gewollt. Aber auf der anderen Seite, wir haben zwar zum Beispiel diese 250-Euro-Regelung, die der Schatzmeister alleine beschließen kann, auch in der GO. Das Ding ist aber auch in der Satzung verankert. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir per GO so eine Entscheidung treffen können. Ich bin der Meinung, das müsste über einen Satzungszusatz in der Finanzordnung oder im Anhang über Finanzen geregelt werden. Also unter Paragraph 16 finde ich in der Satzung virtuelle Kreisverbände irgendwie. Du meintest, glaube ich, 17.3, das LV-Budget. Müsste ich jetzt mal raussuchen, was steht, ich da letzte... Das LV-Budget, ich kopiere es in das Pad. Also da steht, das LV-Budget in der Landesparteitag auf Antrag einer Organisationseinheit eines Mitglieds des Landesverbandes oder einer Gruppe von Mitgliedern des Landesverbandes teilweise oder das Ganze zweckbinden. B. Erhält die verbliebenen Finanzmittel zurück, wenn die zweckmäßige Verwendung zweckgebundener Mittel nicht mehr möglich ist. Oder C. Wird zwischen den Landesparteitagen vom Landesvorstand verwaltet. Konkrete Ausgaben aus dem können auf Antrag per Vorstandsbeschluss genehmigt werden bei einer Ausgabenhöhe bis 250 des Schatzmeisters ausreichend. Letztendlich würde ich, also aus meinem Verstand gibt die Satzung sogar her, dass wenn es eine Erhöhung über 250 mehr als dass der Schatzmeister alleine entscheiden kann. Aber das ist, glaube ich, Auslegungssache. Nee, das sehe ich auch so, sehen alle so. Aber dazu muss zumindest das Ticket zurückverwiesen werden. Also das Schatzmeister-Team selber kann das dann nicht. Klar kann der Schatzmeister das jetzt aktuell. Der Antrag von Steffi lautet ja, dass der Vorstand nicht mehr tätig sei, sondern dass das Schatzmeister-Team automatisch eine Reserve, wie der Bernd gerade hat, hat, auf die auf die es zugreifen kann. Das müsste der Schatzmeister entscheiden. Das geht aus dem Antrag nicht so ganz hervor. Dann brauchen wir die Änderung der GO, wenn sowieso der Schatzmeister entscheidet. Ja. Nee, dann würden wir quasi dem Schatzmeister-Team das übertragen. Die Verantwortung für diese eventuelle Erhöhung von Antragsgeld. Aber ich schließe mich dem Schallraber an. Ich sehe auch, dass das eigentlich in die Satzung geregelt werden muss und dass das nicht gedeckt ist. Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke nicht, dass der, ja doch, natürlich, klar, der Schatzmeister könnte sagen, liebes Schatzi-Team, macht das einfach. Ja, so pauschal als Beauftragung. Pauschal im Vorfeld. Er hält dann aber natürlich auch den Kopf dafür hin, was sein Team dann tut, ne? Wie immer. Ja. Das will ich nicht allein entscheiden. Also. Aber wie gesagt, das könnte er auch jetzt machen. Nur, wie gesagt, wenn wir das festhalten irgendwo, dann sollten wir es in der Satzung explizit festhalten. Oder Bernd macht das halt einfach in Ordnung. Aber in der GO ist Quatsch. Meiner Meinung nach. Dann brauchen wir den Antrag nicht. Dann ist das Bernd Entscheidung, ob er sein Schatzi-Team dahingehend beauftragen möchte. Bernd, hast du denn Lust, nochmal auf den nächsten MP-Thema zwei Zeilen zu formulieren, um das zu ergänzen? Also, ich frage mich, also völlig richtig, wenn du das in der Satzung änderst, brauchst du den Antrag nicht. Wenn du sagst, der Schatzmeister kann das sowieso, brauchst du den Antrag ebenfalls nicht. Gleichwohl ist Steffi als ehemalige Schatzmeisterin, die wird sich ja ihren Teil gedacht haben, so einen Antrag zu stellen. Ich finde es in der GO sinnvoll, weil es einfach eine Verfahrensfrage ist, eine Verfahrensordnung letztendlich. Ich sehe da auch nicht die Schwere einer Satzungsänderung, die unbedingt notwendig würde. Sondern wenn du sagst, du machst 50 fest und Solzken hat gerade reingeschrieben, dass es willkürlich ist, ja, das ist willkürlich. Wenn du aber sagst, du nimmst 5% der Projektsumme meinetwegen, dann hast du einen Verfahrensweg, wo du im Prinzip problemlos und schnell und ohne irgendwie langwierige Abstimmungen, weißt du, doll was entscheiden kannst. Okay, so, das und, jetzt von und, dir kommt. Zur Stahlrabe noch, wenn du natürlich eine Projektsumme von 2000 Euro meinetwegen hast, dann brauchst du da nicht über 50 Euro zu reden, dann macht das keinen Sinn sowieso. Und wenn du eine Projektsumme von 100 Euro hast, dann hast du auf einmal 50 Euro, die du überziehen darfst. Also das ist in der Tat völlig willkürlich. Insoweit nochmal kenne ich das halt mit einer Überschreitungsreserve, die immer sich an der Projekthöhe insgesamt bemisst. Hm, kenne ich auch so. So, und dass du die natürlich nicht 25% nimmst, also dass du bei 1000 Euro irgendwie auf einmal 250 drüber liegen darfst, das versteht sich ja auch, sondern das ist in der Regel, geht das um 5-7,5% der Projektsumme normalerweise. Jo, gut, das machen wir. Da sind auch Wortmeldungen. Schlumpf und dann Lennart. Ja, wenn ihr schon genau auf die Satzung abhebt, ne, dann habt ihr nur den Teil mit dem LV besprochen und das mit den Finanzkonten virtueller Kreisverbände ist noch viel fieser. Das sind dann ja auch gerne mal die, die dann irgendwie die Mehrwertsteuer vergessen. Und da steht dann, wenn man sich richtig von der Satzung ficken lassen will, drin, dass das Schatzi-Team noch nicht mal antragsberechtigt ist, da mehr Geld für auszugeben. Weil das müssen Antragsteller müssen ja Leute sein, die aus dem virtuellen Kreisverband kommen. Also irgendwie ist das alles furchtbar. So, und völlig richtig, wenn ich ganz kurz darauf wir brauchen da, denke ich mal, oder der Verband braucht da unbedingt eine Sache, wie man als quasi im Gegensatz zu einem Supertanker, in dem man nämlich als Schnellboot ruckzuck auch reagieren kann und nicht erst komplizierte Abstimmungswege da machen kann. Und vor allen Dingen, wenn es nachher um Überschreitung von 3,90 Mark geht, was soll es? Du hast Mark gesagt. Ja, genau. Bei sowas sage ich immer gerne Mark und Pfennig. Ja, ich verstehe irgendwie nicht, wo jetzt der konkrete Handlungsbedarf ist. Der Einzelbeschluss kann der Schatzmeister treffen. Ich sehe es nach der aktuellen Satzungslage so, dass es nicht übertragbar ist. Wenn man das möchte, muss man halt die Satzung ändern. Und ansonsten sowohl prozentual als auch irgendwie ein fester Betrag wird ihm irgendwie nicht gerecht. Wenn es dann irgendwie 19% sind, dann ist prozentual, kann man ja nicht sagen, 20% drüber ist in Ordnung. Und irgendwie beim 10-Euro-Antrag kannst du ja nicht irgendwie 50 Euro überziehen. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Also, deswegen kann man es eigentlich so handhaben, dass der Schatzmeister das dann einfach beschließt bis 250 Euro. Und ich glaube, das wird auch so gehandhabt. Und ansonsten soll man auch die Leute erziehen, vernünftige Anträge zu stellen und die Reserve schon mit einzukalkulieren. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir stimmen den jetzt ab oder gibt es da noch weitere Redebedarf? Ja, die Wolfgang hat noch die interessante Frage gestellt, wie oft das so in der Vergangenheit vorgekommen ist. Hat da jemand was zu? Also ich sag mal, einmal die Woche 10%, 10 bis 5 bis 10 passiert sowas schon mal. Naja, da ist gegriffen, 5% aller Anträge. Ja, also ist jetzt nicht massiv. Also, dass halt Leute irgendwie die Versandkosten vergessen oder sowas, das passiert. Ja. Besonders in Wahlkampfzeiten halt echt gerne. Und in Wahlkampfzeiten sind das auch die Zeiten, wo man keinen Bock hat, sich damit rumzuärgern, weil man da eh genug zu tun hat. Im Moment ist alles easy. Läuft nichts. Aber wenn wir wieder einen Wahlkampf haben und sowas ist dauernd nur dann, dann seid ihr auch am Rotieren und habt auch keine Zeit, da irgendwelche Beschlüsse zuzufassen. Das ist alles kein Schmerz. Und wenn man dann sich hinstellt und sagt, wir können das jetzt nicht überweisen, weil 1,05 Euro drüber, dann haben die Leute richtig Spaß, wenn ihre Wahlplakate für ihren komischen Wahlkampf nicht zeitig genug kriegen, sondern erst 2 Wochen warten, bis ein neuer Beschluss da ist. Die werden dann einfach richtig sauer. Einfach keinen Spaß, wenn man da der Spielverderber sein muss. Kann man denn dann nicht zumindest die budgetierte Summe schon mal überweisen? Ja, das bringt doch nichts. Dann setzt du diese ganzen Prozesse außer Kraft. Wie soll ich das denn machen, wenn der Gensek irgendwie Flyer bestellt für 130 Euro und ich habe nur 125 Euro? Soll ich einen Flyer-Alarm dann nur 125 über? Das klappt nicht. Jo, denn okay. Pech hast, kommen die Flyer nicht an, wenn du mit Vorab-Überweisung gearbeitet hast. Ja, ist klar. Fahren wir mal trotzdem einmal den Mann zum Fach, um das vielleicht mal aufs Schild zu bringen. Während, hättest du denn aus dem Bauch raus, wenn du sagst, das prozentual wäre sinnvoll, und ich glaube, das sehen die meisten irgendwie so als eine Hausnummer. Ich sag also ja, üblich ist 5-7,5%. Soll man dann nicht einfach da gegen die 50 Euro ändern? Ich glaube, die meisten sehen das doch, empfinden das doch eher auch als sinnvoll, hoffe ich. Dann können wir den, glaube ich, auch abschieben, weil wenn das jetzt eher durchs Bernds losgeht, dann ja, ist das doch in Ordnung. Muss dafür im Budget eine Reserve veranlagt werden? Also ich sag mal, Reserve von 5-6% des Gesamtbudgets haben wir, glaube ich, eh, oder? Du meinst im LV-Budget oder was? Ja. Ja, oder im Budget für Topf X, also. Also ich mache es mal Kalkulation, dass ich es extra immer ausweise. Das ist hier seinerzeit, als ich selber Anträge in den Vorstand gestellt habe, besonders gut angekommen. Weil die haben dann nämlich immer die Gesamtsumme plus, also inklusive der Überschreitungsreserve, was ja nur ein Eventualbetrag wäre. Ja, natürlich wäre es einfacher, weil er nicht extra rumtippen muss. Ja. Ja, also in der Regel passiert das ja erstens auch nicht so häufig und zweitens sind es ja auch nicht immer 50 Euro. Ja, sind mal 7,50 Euro wegen, sag mal schnell, hier Versandkosten von dem Paket vergessen oder so. Im Zweifelsfall geht das dann eh zu Lasten des VKVs, weil was sollen die machen? Die wollten das Zeug eh haben. Das ist der entscheidende Punkt. Das sind meistens Beschlüsse, die wir sowieso dann eben nochmal abstimmen müssen und dann auch dem zustimmen müssen, weil das VKV ist. Genau, weil das ist die KVs, die bestellen ihren Kram dann sowieso meistens selber und bezahlen den auch selber. Korrekt, das ist der entscheidende Punkt. Wir geben kein LV-Geld an der Stelle aus. Oder sagen wir mal selten, und wenn da jemand die Mehrwertsteuer vergessen hat, dann kriegt er das eh zurück, weil dann greifen die pädagogischen Maßnahmen. Ja, stimmt, und der Mittwoch hat eh kein LV-Budget, jetzt kann man die Fuffi auch stehen lassen, das Support wie Deckel. Gut, mag das jemand umformulieren, dass wir das abstimmen können? Gibt es da noch Redebedarf? Bernd, magst du das in den Antrag schreiben, die 50 Euro ändern in, weiß nicht, 5 oder 6%? Ich glaube, ich habe kein Schreibrecht hier in dem Pad. Ich kann gar nicht schreiben. Du musst einloggen. Ach so, okay, dann mache ich das. Einloggen? Ja. Mach eine gemischte Formulierung, 5-6% des Budgets bis zu einer Obergrenze von Summe X, die Bernd auch vertreten kann. Dann bist du auf der sicheren Seite und hast eigentlich beide Fälle abgesichert. Ja, aber bis 5-6% macht jetzt hier keinen Sinn. Dann bis 6%. Ja, also da musst du schon eine Zahl machen. Das sehe ich auch so. 6% bis maximal 250 oder irgendwie sowas. Weil steht ja genau, was in der Satzung. Genau, was eh in deinem Rahmen liegt, was du entscheiden kannst. Irgendwas geht ja wirklich nur eigentlich mehr intern darum, dass die Teams dann sagen können, ja, okay, brauchen wir jetzt nicht das ganze Prozedere nochmal in Gang zu setzen, sondern wir wissen, okay, das ist irgendwie noch mitgedeckt. Im Notfall dich einmal kurz anrufen. Genau. Jetzt ist der Satz aber kaputt. Warte mal. Bitte ändert umgehend eure GO dahingehend, dass bei Überziehung des Budgets eines Finanzantrags bis 6% des Budgets bis zu einer Obergrenze von 250 Euro kein neuer Antrag zu stellen ist. Kann man das so sagen? Das hört sich so holprig an. Nö, ist okay. Prinzipiell richtig. Ich weiß immer noch nicht, warum wir da zwingend eine GO ändern müssen. Das ist einfach nur eine interne Verfahrensweise. Jo, aber wenn es in der GO steht, dann kann man sich drauf berufen und dann weiß man es auch. Also es betrifft dann halt eben den Teil, ich weiß nicht, haben wir einen eigenen Teil? Moment, ich muss mal eben in die Geschäftsordnung gucken. Mal gucken, wo das hinkommt. Oder hinkommen könnte. Da finden wir schon einen Ort für. Finanzbeschlüsse, Paragraph 11. Anträge, die eine Zuweisung von einem virtuellen Kreisverbandskonto beinhalten, können im Umlauf durch die Schatzmeisterei verabschiedet werden und sind umgehend zu veröffentlichen. Ach, da steht noch viel mehr. Da steht ganz viel. Oh Gott, das lese ich jetzt nicht alles vor. Könnt ihr nicht dann irgendwie zwischen der nächsten Sitzung dann nochmal die GO-Änderung erarbeiten, das dann zusammen mit der anderen GO-Änderung abstimmen, weil das ist ja eh noch kein Antrag. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist auch ein guter Vorschlag. Ich würde vorschlagen, wir machen das, was der Lennart sagt. Weil wir wollen uns eh treffen, um die GO zu besprechen und dann könnten wir dafür den Antrag formulieren mit dem Bernd zusammen. Oh mein Gott, wie weit sind wir gekommen? Ja. Wir machen, was der Lennart sagt. Manchmal hat er gute Ideen. Entschuldigung, wann ist der Lennart? Ist ja jemand dagegen? Keine Gegenrede, dann machen wir das so. Ja, Maja, wir wollten uns irgendwie besprechen, sagte Daniel eben, wegen GO-Änderung und Aufgabenbereiche und so. Also müssen uns nicht zwangsläufig mit allen Leuten aus dem Vorstand treffen, aber zumindest mit den neuen und ein paar von den alten, damit wir die GO halt dementsprechend noch anpassen können für die Geschäftsbereiche. Die Arbeit will ja auch irgendwie da ein bisschen verteilt sein. Gut. Dann ist dieser Antrag im Prinzip, ja, Status behandelt, vertagt. Ja, im Prinzip wird er überarbeitet. Nächster Antrag, Ticket 122. Nee, das war der OM, sorry. Den haben wir ja ganz geschoben. Wir werden jetzt ganz hin. Bitte? Ich mach mal weiter hier. Zeile 389, Ticket Nummer 123524, Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Finanzplans. Antragsteller Piratenschlumpf, da geht es darum, die Aktualisierung des Budgetplans 2014 zu beschließen. Das ist in Zeile 397, Bernd. Und da hatten wir eben gesagt, da wollen wir lieber mit dir drüber reden. Damit du da auch sagen kannst, ob dir das so passt. Ja, warte mal, ich muss noch mal in das Dings rein hier. Ich gehe mal davon aus, dass du das schon kennst. So, sag noch mal die Zeilennummer, bitte. 397. Das ist so ein Google Docs Ding. Okay, da bin ich jetzt drin. So, jetzt müssen wir den Antrag da durchlesen. Ja, der Antrag ist im Prinzip... ob das, was Schlumpf, da kannst du ja selber nochmal erklären, Schlumpf. Ja, vor dem LPT, vor dem richtigen LPT, hatte die Solzken das mal angeregt, dass wir den Budgetplan überarbeiten, unter anderem auch deshalb, weil aus unserem Mahnlauf, glaube ich, nicht so viel Geld reingekommen ist, wie wir gedacht hatten. Ja, und dann haben wir den Spaß angepasst. Und wir hatten den vor 4 Wochen? Ja. Hatte ich den fertig gemacht und vorgestellt, glaube ich, oder was, 2, wie auch immer. Wurde aber irgendwie dann doch nicht richtig beschlossen. Die wollten warten, bis es einen neuen Schatzmeister gibt, den haben wir ja jetzt. Der hat im Wesentlichen da die üblichen 4 Sheets über sich, diese Part-G-Variante, weil das in der Satzung so drin steht, dass man sowas ausweisen soll. Wichtig sind Einnahmen und Ausgaben. wobei bei den Ausgaben... Also die Einnahmen habe ich halt angepasst, was ich an Zahlen hatte. Bei den Ausgaben habe ich dann so ein paar Sachen zusammengekürzt. Das ist hauptsächlich die Spalte D. Und die Dinger, die farblich hinterlegt sind, da habe ich halt Sachen drin geändert. Erklärt habe ich das vor 2 oder 4 Wochen schon mal. Kann ich auch nochmal gerne machen, warum an diesen Stellen was geändert wurde. Ja, faktisch ist es ja jetzt so ausgelegt, dass wir bis zum Jahresende da irgendwie noch hinkommen, auch wenn das nur noch irgendwie. Wie viele Sitzungen sind für euch? Drei. Und keine Veranstaltungen mehr. Erklären oder habt ihr Rückfragen oder Randinformationen, ich habe da nichts farblich hinterlegt. Du musst unten in die Reiter gehen, ganz unten. Und Übersicht, Part G-Variante, Einnahmen, Ausgaben. Und wenn du auf Ausgaben gehst, dann hast du so eine Spalte mit gelb hinterlegten Feldern. Vielen Dank. Das Komma ist da der Tausender-Trenner, ne? Ja. Mein schönes ÖA-Budget weggekürzt. Nicht, dass ich da irgendwas falsch verstehe. 16.000 Euro für die Landesgeschäftsstelle? Hä? Ja, das war halt, das habe ich halt unverändert gelassen. Also gerade in dem Bereich Wahlkampfzentrale und Landesgeschäftsstelle, das hat sich ja alles so ein bisschen verschoben. Das war ursprünglich mal so geplant, dass wir 5 Monate lang die Berti haben, einen Überschneidungsmonat und 8 Monate die neue, mit je 2.000 pro Monat. Die Planzahlen haben wir da so stehen gelassen, die aktuell, also die echten Zahlungen hat sich aber durch den ganzen Umzug, durch die Verschiebung halt irgendwie so quasi ausgeglichen, dass für die neue Landesgeschäftsstelle weniger Geld ausgegeben wurde und für die alte halt mehr und sich das irgendwie, ja, hebt sich so ungefähr auf. Ich wollte halt nur nicht so viel Änderungen im Plan irgendwie machen. Das ist halt auch nur ein Plan, das ist halt nur noch bis zum Jahresende. Nee, da habe ich überhaupt kein Problem, aber das steht monatlich. Ja, da stand, glaube ich, in dieser Spalte C. Ja, das ist Quatsch. Ja, das B, ist 2000 okay. Euro. Es sind, da hätte es sind, 2000 stehen sollen bei monatlich. Ja, das ist irgendwie nicht so richtig. Genau, in der ursprünglichen Planung hieß es, wir haben die Berti noch 4 Monate und dann 8 Monate eine LGS. Und 2000 Euro im Monat wären dann die 16.000 Euro. Das war wirklich nur eine grobe Schätzung. Ja. Sind da die restlichen Zahlungen eingegangen eigentlich, Schlumpf? Was? Wer hat wem gezahlt? Nee, ich wollte nur wissen, ob da letztens irgendwie noch waren ja noch so Sachen noch offen. Ach so, habe ich nicht geguckt. Ja, okay, ich guck mal. Echt? Du hast Zugriff aufs Konto? Nee, dann guck ich mal, dass ich dann nochmal nachfrage extra, wenn du gerade Zeit hast. Ich wollte das Thema jetzt nicht noch in die Länge ziehen zusätzlich, weil wir da jetzt schon... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich melde mich gleich. Okay, gut, ja... Bernd, brauchst du da ein bisschen Zeit, um dich einzulesen? Oder? Ja, das ist also jetzt immer zwischen Tür und Angel. Das würde ich mir schon gerne nochmal genau angucken. Mhm. Wohlgemerkt, das ist jetzt nur noch für die restlichen 1,5 Monate, ne? Ja, ja, ist klar. Das ist klar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Antrag direkt über. Du guckst da ein bisschen rein und sagst Bescheid. Ich gehe den Sicherheitskonferenzenantrag schiebe ich auch erst in die nächste Sitzung. Da ging es um Beteiligung bei einer Sicherheitskonferenz in München. Da haben wir aber gesagt, den schieben wir, bis der Budgetplan 2015 steht. Und ich glaube, was war sonst noch? Diese Teamassistenz, Schatzmeister, die haben wir auch noch geschoben. Die müssten wir auch noch mit dir besprechen. Ist aber letztendlich auch, da war, hatten wir auch gesagt, dass das eigentlich zum Thema Budget 2015 mit dazugehört. Ja, und dann kam auch schon der Antrag mit dem LPT. Also hätten wir jetzt noch den 2014, dann Sicherheitskonferenz und Ausschreibung Teamassistenz. Ist die Frage, können wir das jetzt mit dir schon besprechen oder was schlägst du vor? Ich schlage vor, dass ich mir mal diese ganzen Zahlenwerke mal in Ruhe angucke. Und zwar nochmal, jetzt zwischen Tür und Angel. Also grundsätzlich finde ich das gut, Teamassistenz. Die sollte sich auch finanzieren lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne hinter jede Zahl gucken. Und dann lasst uns bitte darüber beim nächsten Mal reden. Wie wäre das denn? Ja, und dann müssen wir aber im Prinzip das Budget 2015 da schon so stehen haben, dass wir das dann auch abstimmen können. Weil wir müssen vor Ende November den Budgetplan fertig kriegen. Ich tue, was ich kann. Wenn ich mich mit dem Schlumpf da zusammensetzen kann, dann halte ich das auch für machbar. Ja, wir können uns auch so nochmal treffen, wenn Stahlrabe sich da Zeit nimmt und wir setzen uns dann nochmal mit allen aus dem Schatzi-Team zusammen. Ich habe eine Bitte noch dazu. Kannst du vielleicht mit besonderer Aufmerksamkeit mal auf diese Stellenausschreibung gucken, weil das brennt jetzt. Und wenn wir das jetzt, dann wird das noch eine ganze Weile dauern, bis wir wirklich jemanden haben und der anfängt zu arbeiten. Ja, ist okay, kann ich machen, kein Thema. Okay, ist die Frage, machen wir es dann im Umlauf oder schieben wir das dann doch bis zur nächsten Sitzung? Umlauf bitte. Gegenrede irgendwer? Keine. Auch? Ja? Auch aus der Zuhörerschaft keine Gegenrede? Ja, muss ja fertig werden. Lennart? Ich fände das schon sinnvoll, wenn erst der Budgetplan vorgelegt werden würde, bevor man dann über irgendwie so einen signifikanten Teil davon beschließt für nächstes Jahr. Ja, aber es ist in der Tat so, es gibt vom Bund ein entsprechendes Formular, das muss aber überarbeitet werden. Es ist ja etwas schwierig, langfristige Ausgaben auf Spendenzusagen zu kalkulieren. Es ist aber so, dass wir genau für diesen Zweck Spenden reinbekommen werden. Und wie ich sagte ja schon, teilweise sind die auch schon da. Das heißt, wir haben jetzt das Geld schon, um zu starten. Also am Budgetplan sollte das eigentlich nicht scheitern. Also wir haben die Zusagen und es sind auch schon, ich glaube, für ein, zwei Monate schon Gelder eingegangen, ne? Genau. Ja, ist doch kein Problem. Wenn ihr für 3 Monate Gelder habt, könnt ihr die Leute einstellen. Ja. Weil, genau. Bei Kündigungsfrist von 3 Monaten. Ja, ist halt schöner, wenn man es wirklich dann in allem hat. Aber vor allem, wir wollen ja auch nicht jemanden immer von Monat auf Monat hängen lassen. Wir wollen ja schon was Solides kalkulieren, aber in der Tat, du hast recht. Erstmal starten können wir jetzt schon mal. Jo, gut. Das heißt, wir machen jetzt weiter und besprechen das in Ruhe und stimmen das dann in der nächsten Sitzung ab, beziehungsweise die Ausschreibung machen wir dann schon vorher und setzen das im Umlauf fest. Die Spendenzusagen an konkreten Personen, nein, um Himmels Willen, die würde ich sofort wieder zurückschicken, die Spenden. Gut, also, dann käme als nächstes jetzt der, jetzt bin ich in Zeile 600, ne? Da kommen jetzt die Umlaufbeschlüsse. Die hat Vaku schon, hast du die schon vorgelesen, Vaku, und da aufgenommen? Na klar. Boah, du bist ja ein Schatz. Klasse. Gut, dann scroll ich jetzt mal runter. Okay, dann sind wir jetzt hier in Zeile 721. Ticketnummer 121884. Das ist schon der Teil Sonstiges. Nachfrage Satellitengeschäftsstellen Wiedervorlage. Es wurde ja in den letzten Sitzungen immer mal wieder nachgefragt. Stahlrabe hat sich da wundervoll drum gekümmert und hat in den einzelnen VKVs nachgefragt, wie das der Stand ist, die Verträge eingeholt, die Kündigungsfristen und Rücksprache gehalten. Und jetzt bitte ich dich, Stahlrabe, uns da mal auf den neuesten Stand zu bringen. Und da ich das alles schon weiß, mache ich jetzt mal eine ganz kleine Pause und würde dich bitten, dann so lange die Sitzungsleitung zu übernehmen. Ich bin aber dann noch nicht allzu lange weg. Jo, also so ganz so wunderbar ist das nicht. Der Stand ist so, dass mir 5 Landesgeschäftsstellen bekannt sind. Das sind die, die budgetiert sind, die auch Zusagen bekommen haben. Die erste ist Aachen. Da haben wir sofort ein Halt-Stopp-Veto bekommen. Aachen wird und ist auch in der Lage, finanziell diese Geschäftsstelle eigenständig weiterzuführen. Das haben die vorher auch gemacht, denn diese Geschäftsstelle besteht schon seit 2011 und ist also nicht zwingend auf Landesmittel angewiesen. Das heißt, das Ding bleibt einfach bestehen, bekommt dann nur aus diesem Budgettopf halt keine Gelder mehr. Krefeld ist gekündigt. Eine Kündigungsbestätigung liegt uns noch nicht vor. Ich habe versucht, das zum Jahresende zu kündigen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ansonsten wäre es dann zum Ende Januar bzw. zum Anfang Februar nächsten Jahres. Meschede ist ebenfalls gekündigt. Gleiche Konditionen. Meschede würde diese Geschäftsstelle sehr gerne halten. Ist sich über die Finanzierung noch nicht im Klaren. Macht jetzt kurzfristig eine Kreismitgliederversammlung, um das Thema zu besprechen. Da warte ich dann drauf, aber wie gesagt, prophylaktisch ist die Kündigung erfolgt. Ob man die nochmal zurücknehmen kann, weiß ich nicht. Ich habe auch da keine Kündigungsbestätigung erhalten. Wenn sich noch eine Finanzierungsmöglichkeit ergibt, kann man sicherlich mit den Leuten noch sprechen. Köln, haben wir festgestellt, hat aus dem Budget bisher überhaupt keine finanziellen Mittel abgerufen. Köln ist noch auf dem KV, hält den Mietvertrag selbst, also der Mietvertrag liegt nicht bei uns. Von daher Köln kann eigentlich machen, was sie wollen. Bleibt noch Gelsenkirchen. Da habe ich festgestellt, Gelsenkirchen ist keine Satellitengeschäftsstelle in dem Sinne, wie es einmal mit diesem Beschluss vorgesehen war. Das ist mehr oder minder eher ein Lager, ist finanziell auch relativ gering, sind 100 Euro plus mehr plus Nebenkosten plus Mehrwertsteuer, sind dann allerdings auch 1700 Euro im Jahr, wird wie gesagt als Lager genutzt. Da lagern Dinge, deren Herkunft mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, unter anderem aber auch Wahlplakate und dergleichen. Dieses Ding ist nicht kurzfristig kündbar. Da muss ich mich erstmal darum kümmern, ob es sinnvoll ist, diesen ganzen Kram entweder umzulagern oder zu entsorgen, oder ob es vielleicht sinnvoller ist, bei den 100 Euro Kosten, die das Ding verbraucht, dieses Lager zu behalten. Gelsenkirchen war auch eines der Dezentrallager, von wo aus wir unsere Logistik für die Wahlkämpfe gemacht haben. Muss man sich jetzt mal überlegen, ob man das bis 2017 noch halten kann oder will. Ja, das war der fünfte, das ist so grob der Stand. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Das ist offenbar nicht der Fall, das ging ja dann schnell. Ja, dann kommen wir zu Punkt 2. Da ist ja noch, wie sind die Kündigungsfristen der Mietverträge? Welche Kündigungsfristen gelten bei den Nebenkosten, unter anderem Internet, Telefon? Da muss ich sagen, da kann ich aktuell jetzt gerade mal gar nichts zu sagen, so aus dem Ärmelchen. Punkt 3 ist beantwortet. Punkt 4 ist beantwortet, das war Aachen. Meschede schaut noch. Punkt 5 ist noch ungeklärt. Punkt 6 ist geklärt, das waren Krefeld und Meschede. Naja, die Daueraufträge werden halt dann beendet, wenn, wenn die Vertragslaufzeit geendet ist. Wer kümmert sich eigentlich um Abwicklung, Nebenkosten, Internetverträge und den ganzen Spaß? Ja, das ist eine gute Frage. Das werde dann wahrscheinlich auch ich machen. Habe ich halt im Moment auch noch nicht geschafft. Und das spielt auch bei Punkt 8 rein, werden die Nebenkosten rückwirkend den Kreisen in Rechnung gestellt. Also rein formal, da wir das immer wieder angekündigt haben, müssen wir das eigentlich tun. Ich weiß nicht, wie, formal wie, aber der Vorstandsbeschluss dazu steht. Was ist denn der Vorstandsbeschluss dazu genau? Der Vorstandsbeschluss war, dass die Miete inklusive Mietnebenkosten noch bis Jahresende weitergeführt wird und alle anderen Kosten, wie beispielsweise Strom- oder Internetgebühren, nicht mehr übernommen werden nach dem 30.06.2014. Gut, oder dann bis Mai 31. Okay, hier schreibt jemand gerade bis Mai 2014. Gut, was ist mit den schon überwiesenen Beträgen, für die es dann offensichtlich keinen Beschluss gibt? Ja, das sagte ich gerade. Die theoretisch müssen die tatsächlich dann aus dem VKV-Budget beglichen werden. Da müssen wir halt mit den Leuten nochmal drüber reden. In der Tat ist es ja so, es ist ja nicht ganz unbekannt. Wir haben in vielen Vorstandssitzungen darüber gesprochen, es gibt Beschlüsse dazu, das Ding ist auch diskutiert worden auf diversen Medien und proaktiv ist niemand an uns als Vorstand, zumindest nicht als mich als Verantwortlichen herangetreten. Das lief einfach erstmal immer so weiter. Ich sehe gerade, Bertram ist hochgesprungen aus Aachen. Du möchtest was sagen dazu? Ja, so einfach war es ja nicht. Es ist ja leider so gewesen, wir hätten ganz gerne diese Geschichte Satellitengeschäftsstelle ordentlich weiter behandelt, aber da ist uns die Kommunalwahl dazwischen gekommen und nach der Kommunalwahl haben wir jetzt 0,000 Personen, die sich da weiter darum kümmern können. Ja, es ist schade, weil ich fand das eine sehr charmante, einen guten Plan, eine sehr charmante Sache. Ja, man möchte das jetzt nicht auf Landesebene. Ist okay, es ist beschlossen. Will ich jetzt auch gar nicht meckern. Ich finde nur, man soll jetzt gucken, dass der Ausstieg dann auch für alle irgendwie sehr weich und angenehm gestaltet wird und da jetzt niemand irgendwie noch einen Strick draus gedreht wird, dass sie sich da mal daran beteiligt haben. Ja. Ich sag mal ganz einfach, es wäre sehr schön gewesen, wenn der Vorstand zum Beispiel gesagt hätte, ja, wir haben hier das Problem, das Thema Inklusion in der Partei und wir haben keine Zeit, wir haben niemanden, der sich personell damit auseinandersetzt und wir schicken das jetzt mal an die Satellitengeschäftsstelle Aachen. Ja? Dann hätten wir uns zwangsläufig damit beschäftigen müssen. Die Idee war wirklich nicht schlecht. Und die Kosten waren auch überschaubar. Nur, es ist leider die Kommunalwahl dazwischen gekommen. Und da haben diejenigen, die sich am meisten sozusagen dafür eingesetzt haben, halt eben nicht mehr die Präsenz gezeigt. Ja, das ist klar. Und mir tut es echt ein bisschen leid darum, weil das wäre eine sehr schöne Sache gewesen. Ja, es ist leider mit allen Dingen so, mit allen Projekten, mit allen Ideen, die man hat, wenn derjenige, der die initiiert und anfänglich treibt, nicht dahinter bleibt, aus welchen Gründen auch immer, dann schläft das immer sehr schnell ein, wenn sich niemand dazu berufen fühlt, das weiter zu übernehmen. Also was ich aus deinem Beitrag entnehme, wäre, du hättest dir gewünscht, dass dieses Konzept vom Landesverband aus getrieben wird und auch bespielt wird, dass ihr also, sage ich mal, in ein Gesamtkonzept eingebunden werdet, um diese Geschäftsstellen auch, sage ich mal, ins Spiel zu bringen. In eurem Falle ist das ja nach wie vor möglich. Ihr habt euch ja entschieden, das Ding aufrechtzuerhalten und ich muss das hier intern nochmal diskutieren, da kann sich das Plenum auch gerne mal Gedanken drüber machen. Es gibt ja ein Budget im Landesbudget, was abrufbar ist von den Kreisen für Events mit überregionaler Bedeutung, also mit landesweiter Bedeutung. Das heißt, wenn ihr in eurer Geschäftsstelle Events organisiert und durchführt, die LV-Bezug haben, meine ich, könntet ihr aus diesem Budget auch Gelder beantragen und abrufen. Wie genau das funktionieren soll, das könnte man sich als Konzept mal überlegen. Aber ja, wie du schon sagst, die Zeit aller Beteiligten ist eben begrenzt und man kann sich eben nicht um alles kümmern. Ja, ja. Aber das sollten wir wirklich mal überlegen. Diesen Budgetposten, der ist im Jahr 2013 einfach im Gießkannenprinzip für Werbemittel ausgeschüttet worden. Das war für die Bundestagswahl ja auch völlig in Ordnung. In 2014 auch nochmal für die Europawahl sogar zur freien Verfügung. So ist es eigentlich laut Satzung oder laut Finanzordnung nicht gedacht. Da sollte man sich nochmal Gedanken drüber machen für 2015. Danke für den Hinweis. So, ich bin wieder da. Machst du den Punkt noch zu Ende, Stahlrabe, weil ich jetzt einen Teil der Diskussion nicht mitbekommen habe? Wortbeiträge? Ja, gibt es noch Wortbeiträge dazu? Ich weiß nicht, wer in den Channel noch gekommen ist, Schlumpf oder X-Pack? Wer war zuerst? Okay, X-Pack war nicht. Gut. Dann gibt es keine Wortbeiträge. Gibt es noch Kommentare aus dem Vorstand? So. Also letztendlich wurde der Frage danach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen im Prinzip Genüge getan. Wenn da jetzt keine Rückfragen mehr kommen, dann würde ich jetzt, falls es keine Gegenrede mehr gibt, zum nächsten Punkt kommen. Das ist Zeile 748, Ticketnummer 124945, Budgetplan 2015, Anfragen, diverse Kosten für 2015, Stand Vertragsumstellung. Teilweise Überschneidungen mit 121884. Hallo LAFO, hallo Timi, bis zur nächsten LAFO-Sitzung muss laut Satzung ein Budgetplan für 2015 vorliegen. Leider fehlen dem Finanz-Awareness-Team noch ein paar Angaben für eine solide Ausgabenschätzung. Da kommen jetzt mehrere Punkte. Einmal die Handyverträge, dann Satellitengeschäftsstellen und dann Anzahl LPTs, TDPAs und Reisekosten des Vorstands. Und nein, wir werden natürlich nicht sagen, dass wir das auf dem Schirm haben. Das wäre ein bisschen sehr weggebügelt. Wie du ja jetzt mitbekommen hast, Schlumpf, haben wir da einige Themen schon angeschnitten. Ich kann zuerstens sagen, dass der Daniel sich darum kümmert. Der hat also da schon ein bisschen was zusammengetragen. Vielleicht magst du da was zu sagen mit den Handys, Daniel? Ja, ich kann es ganz kurz machen. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich endlich alle Handynummern, Karten, E-Mail-Nummern, Gerätenummern zusammen. Also yay. Zumindest den Datenbestand mal erfasst. Applaus. Yay. Ja, und ich meine, Timmy hat sich auch mit den Verträgen schon auseinandergesetzt. Er ist genau, jetzt natürlich richtig. Nicht da, aber... Ich habe mit ihm ja auch telefoniert letzte Woche nochmal deswegen. Und ja, also das, ja. Habt ihr denn irgendwie eine ungefähre Idee, was uns der Spaß dann nächstes Jahr kosten wird? Also es wird ja, auf jeden Fall massiv günstiger. Du kannst das ja, brauchen wir gar nicht rumreden. Man kann es ja überschlagen. Ich sag mal, hatte mir auch schon mal was gezeigt. Ich will jetzt auch nicht falsch lügen, aber wenn du so eine Standard-Flat-Dingens bla bla nimmst, lass es pro Vertrag ein Fuffi im Zweifelsfall sein pro Monat. Das jetzt bei neuen Verträgen, die wir halt haben, ergo kommst du halt mit 6.000 hin, was halt schon mal eine ganz andere Nummer ist als diese 10, 11 oder was wir da drin haben. Also ist jetzt nur eine Pi mal Daumenrichtung. Also wie gesagt, lass es 5, 6.000 Kosten sein, plus vielleicht ein 1.000er Budget für Anschaffung von Geräten, wenn was kaputt geht, aber so in der Größenordnung in der Ecke soll sich das bewegen, wenn überhaupt. Und 9 oder 10? Es sind zumindest mal laut meiner Liste 9. Also es waren mal 10, aber eine Nummer ist definitiv schon rausgefallen. Und inzwischen gibt es auch Leute, die freiwillig auf ein Handy beziehungsweise auch auf eine Karte verzichten. Also es könnte noch günstiger werden. Und ich habe mich woanders auch mal umgehört bei jemandem, der bei Vodafone arbeitet. Der hat auch mal so über den Daumen geschätzt. Also so auf die Hälfte kommst du dann wahrscheinlich runter. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht festgenagelt, aber einfach nur, um die grobe Richtung zu haben, wenn es teuer wird, sind es halt dann doch 6.000, aber das ist dann auch schon eher großzügig geschätzt, um jetzt nichts zu Niedriges anzusetzen. Ja, dann setzen wir 6,5 an, dann passt das ja erstmal. Ja, zweitens hatten wir natürlich. Zweitens hatten wir jetzt gerade, drittens, haben wir noch nicht besprochen. Ich meine, es wäre natürlich Quatsch, jetzt im März einen Wahl-LPT zu machen. Das heißt, wenn wir da einen programmatischen machen, bräuchten wir im Prinzip im September, Oktober rum einen erneuten Wahl-LPT. Das heißt, von den 2 LPTs pro Jahr kommen wir da schlecht runter. Wir hatten auf jeden Fall die Idee, dass wir mehrere kleine Veranstaltungen machen und TDPAs vielleicht auch so ein bisschen thematisch aufteilen. Das haben wir aber noch nicht wirklich ausgedacht, zu Ende gedacht. Man will ja auch nicht immer aus der Not eine Tugend machen, aber wir haben jetzt gesehen, mit welchen Mitteln es im Notfall möglich ist, einen LPT durchzuführen. Und ich glaube, die Zeiten, wo wir 8.000 bis 10.000 Euro für eine komplett ausgestattete Halle mit Technik und so ausgeben müssen, die sind vorbei. Vielleicht kommen für uns jetzt auch mal Locations in Frage, wo es vielleicht nicht so weh tut, einfach auch diese 2 LPTs weiterhin durchzuführen. Ja, sollten wir aber auf jeden Fall auch im Budgetplan mit einfließen lassen, weil das doch relativ große Kostenpunkte sind. Nur wir können halt, wie gesagt, laut Satzung nicht einfach wieder... letztes Jahr war das wegen der Wahlkämpfe, da war das ein bisschen unglücklich mit der Kommunalwahl, weil wir dann hätten eine Wahl-LPT gehabt kurz vor der Kommunalwahl, was aus Kontinuitätsgründen dann geswitcht wurde. Da haben wir dann einen programmatischen gemacht und den Wahl-LPT nach hinten geschoben. Jetzt sind wir wieder im Rhythmus und müssen da im Prinzip dann auch dabei bleiben. Das fände ich, glaube ich, auch richtig so. Ja, also wir hatten ja bisher, glaube ich, immer so, was hat so ein LPT gekostet? 11.000, 10.000? Ja, die letzten zwei waren günstiger, ja. Ja, insofern natürlich auch mal ganz gut, wenn man so eine Zahl hätte dafür. Das ist unheimlich schwer zu schätzen. Und wenn man natürlich nur 7,5 ausgibt statt 10 und davon 2, dann hat man direkt 5.000 Euro gespart. Das wäre halt eben auch ein Vorteil. Das wäre der Vorteil, wenn wir ein festes LPT-Team hätten, weil die dann eben auch, ich sag mal, in ganz NRW gucken können, wie da so die Preise sind. Und neben den Bewerbungen, die dann von den einzelnen Städten reinkommen, natürlich auch noch nach anderen Locations suchen können. Und da auch ein bisschen auf den Preis achten. Also kurze Anmerkung, von Kleve haben wir irgendwie noch keine abschließende Abrechnung gesehen in der AG-Events, aber davor, die Parteitage haben tatsächlich 10.000 bis 11.000 Euro gekostet. Also wir hatten, ich glaube, auch in der, ja genau, 14.1 in Bielefeld, da hatten wir auch noch Gebärdensprachdolmetscher und haben jetzt die Kleve gefehlt und ich weiß eben, dass die doch schon einen sehr beträchtlichen Anteil der Kosten ausgemacht haben. 3.500. Genau. Um euch eine Größenordnung zu geben, diese Halle in Klevi, die hat 410 Euro pro Tag gekostet. Das heißt, an Hallenkosten für den ersten LPT im September haben wir an Kleve überwiesen 1050 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was da alles drin war. Ich meine, das Catering war sogar enthalten. Da kommen natürlich noch andere Kosten dazu. Gerade bei dem ersten LPT haben wir noch extra Kosten gehabt für Technik, die wir gemietet haben, für einen Transporter, um Dinge zu transportieren. Da wird das schon etwas höher. Der zweite LPT dürfte da nochmal drunter liegen. Aber ich sag jetzt mal so über den Daumen, der erste LPT, was mag der gekostet haben? 4.000 bis 5.000 Euro oder so? Moment, jetzt welcher nochmal? Der erste LPT in Kleve. Ach so. Ich meine, budgetiert wäre er gewesen mit 6,5, aber kann sein, dass das dann endgültig drunter geblieben ist. Könntet ihr uns da vielleicht eine Aufstellung mal machen? Die AG Events hat eine Aufstellung von den LPTs bis einschließlich Bielefeld, aber von Kleve haben wir noch nichts bekommen. Ich weiß nicht, an wen ich mich da am besten wende. An den Timmy oder? Timmy oder die Verena Hallmann aus Kleve. Naja. Okay. Naja, der Punkt ist ja auch, das, was budgetiert und geplant ist, das ist ja nicht zwingend das, was ausgegeben wurde. Und richtig, deswegen meine ich ja, wir hätten dann gerne nochmal eine Aufstellung der Abrechnung. Das haben wir von den anderen auch bekommen, Bottrop, Bielefeld und so. Mhm. Ja, okay, das könnte natürlich theoretisch aus der Schatzmeisterei kommen. Das setzt dann aber voraus, dass dann auch bereits alle Rechnungen eingereicht sind. Ne? Und wenn irgendwo noch eine Rechnung kursiert, die wir nicht kennen, dann können wir natürlich dazu nichts sagen. Aber ansonsten kann so ein Wert natürlich auch aus der Schatzmeisterei kommen. Ich würde das ganz gerne jetzt hier abkürzen, weil wir haben doch noch ein ganzes Brett vor uns. Könnt okay, pass ihr, mal auf, dann ja. Zum einen, nee, ich setze dann mal statt 21.000 15.000 an für zwei LPTs. Sind 7,5 pro LPT. Mhm. So, Widerspruch jetzt, oder? Nee, mach das so. Oder später. Nee, also ich denke mal 6,5 plus 1000 da drauf. Aber dann ist ungefähr klar, was schon wegfallen wird. Gut, TDPAs, was war da immer ein Budget, Barco? 900 pro TDPA. Ja, dann sind wir bei 17.000. Ja, danke. Gut, Punkt 4, schwierig. Wir haben unterschiedliches Reiseverhalten im Vorstand. Also ich weiß, dass Jens und ich ziemlich viel rumgekommen sind. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen aussah. Wir haben natürlich so Sachen wie Verwaltungstreffen und sowas. Ich lag letztes Jahr, das war ja nicht ein volles Jahr, bei 1500 Euro. Da war aber auch echt viel wegen Wahlkampf. Also es muss jetzt auch nicht alles hier öffentlich rausgekaut werden, aber es ist halt ein Riesenbudgetpost. In dem Ursprungsplan für diesen Jahr hatten wir, glaube ich, 16.000 Euro da eingestiehlt, ja, inklusive das Verwaltungsteam. Das wird mit Sicherheit das weniger. Das ist natürlich auch super, wenn ihr viele Sachen davon spendet, da kriegt ihr ja auch immerhin die Hälfte wieder. Aber das ist halt für so eine Budgetierungsplanung halt auch ein Riesenposten und schwierig, ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich habe da überhaupt keinen Überblick. Wenn ihr euch da irgendwie nochmal melden könnt bei mir in den nächsten ein, zwei Wochen, wäre süß, sonst setze ich da auch mal so 10.000 an. Ich wollte auf jeden Fall meine Reisekostenabrechnung jetzt für dieses Jahr noch einbringen. Die ist so gut wie fertig. Das schaffe ich wahrscheinlich bis nächste Woche. Dann hast du zumindest von dem größten Posten, denke ich mal, eine ganz gute feste Größe. Ja, dann können wir das auch jetzt hiermit beenden, glaube ich, wenn sonst nichts mehr kommt vom Rest. Da sind noch Wortmeldungen. Ich glaube, die Solsken und der Lennart wollen noch was sagen. Ja, ich muss euch nochmal ins Gewissen reden ein wenig oder nochmal eine Frage stellen vielmehr. Ich finde auch einen Betrag von 6.500 Euro für Kommunikation nach wie vor relativ viel, weil ich auch die Budgets der anderen elf Überblick habe, weiß, was die so haben, weiß, dass das ein Drittel dessen ist, was anderen LVs überhaupt im ganzen Jahr zur Verfügung steht. Das ist dann, nach Länderfinanzen. Ich würde gerne mal wissen, ob bei euch diese grundlegende Idee, wie sie in anderen LVs praktiziert wird, weil man hat ja, ich habe ja jetzt auch ein Handy so für gewöhnlich und in anderen LVs läuft es halt so, dass man halt sagt, okay, für deine Amtszeit zahlen wir irgendwie 50% deiner Handykosten so, weil du sollst da jetzt irgendwie auch nicht drauf zahlen, wenn du LAVO bist. Sind solche Ideen auch grundlegend mal diskutiert worden oder muss da immer, mein Vertrag persönlich kostet 40 Euro, ist eine Flatrate, ist schon so relativ teuer, wie ich jetzt, als ich mich umsah. Also ich finde das irgendwie, ehrlich gesagt, ich finde, das macht halt auch irgendwie einen scheiß Eindruck, muss ich echt sagen. Okay, ich sag mal ganz kurz was dazu. Realistischerweise werden das wahrscheinlich ein paar tausend weniger werden. Nur da wir das jetzt einfach noch nicht einmal final durchgekaut haben, kann ich da jetzt nichts sagen. Und wenn Schlumpf Zahlen braucht oder Schatzitim Zahlen braucht, sage ich da jetzt lieber was, was deutlich zu hoch ist, wo wir hundertprozentig sicher gehen können und können das im Nachhinein nochmal runtersetzen. Mir ist klar, dass die 6,5 auch noch wirklich zu viel sind, aber wie gesagt, erstmal lieber zu hoch ansetzen, um dann auf jeden Fall sicher zu gehen. Ja, wie Daniel auch schon sagte, gibt es ja auch einige Leute, die sagen, sie brauchen gar kein Handy oder sie haben schon über ihre Ratsarbeit oder sonst irgendwas einen Handyvertrag und brauchen darüber keins. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das täglich so viel, das würde mich so viel teurer zu stehen kommen, das alles privat zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, ob die darüber nachdenken würden, aber ich würde gerne von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, weil das mein Hauptkommunikationsmittel ist. Ich bin halt auch viel unterwegs, ich sitze viel im Zug, ich fahre täglich fast 3 Stunden mit der Bahn zur Arbeit hin und zurück und erledige da halt auch schon recht viel. Und wenn ich das jetzt privat noch tragen müsste, ich verdiene jetzt auch nicht die Welt, dann würde das schon an meinen Finanzen kratzen, muss ich sagen. Also ich finde es ein bisschen traurig, wenn irgendwie verlangt wird, dass wir noch Geld mitbringen in unsere Vorstandsarbeit. Also, Entschuldigung, nicht falsch verstehen hier, Geld. Also mein Vertrag war jetzt auch nicht so toll, dass ich da jetzt, wie auch immer. Also ich finde die Erwartungshaltung komisch. Geld mitbringen, finde ich, kann man hier an der Stelle so nicht sagen. Würde ich mich auch gegen verwehren. Und das irgendwie als anmaßend zu titulieren, finde ich auch etwas bemerkenswert, weil ich einfach weiß, dass es praktiziert wird, so in anderen LV, weil es hat Paki ja eben auch schon gesagt, das ist dann halt im Einzelfall, muss man das halt gucken, aber wie Paki schon sagte, manche Leute sind schon versorgt und ich denke heutzutage, ich sage damit nichts Falsches, dass nahezu jeder ein Handy, wenn nicht gar Smartphone mit Flatrate und Co. hat. Und in anderen LVs läuft es halt so, dass dann 50% der sonst privat getätigten Kosten halt übernommen werden, um das eben auch zu entgelten. Das ist halt eine Praxis, wie sie in anderen LVs passiert, ist eine reine Nachfrage und ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt, dass so Fragen wieder gleich als anmaßend und Co. irgendwie hier betitelt werden. Aber ich danke für die Antworten und ich kann dem, was Daniel eingangs gesagt hat, definitiv folgen und finde das auch richtig und da erstmal konservativ dann zu planen. Ja, nee, grundsätzlich ja, machen wir so. Also ich kann da auch, glaube ich, für meine Kollegen sprechen, dass da jeder jetzt nicht sich noch ein drittes oder ein viertes Handy dann da irgendwie mit sich rumschleppt, nur damit er irgendwie noch ein tolles Handy hat oder so. Die sind auch nicht so besonders gut, die Handys, die vom Landesverband kommen. Wir legen da jetzt auch nicht Wert drauf, dass wir das Neueste vom Neuesten bekommen und eine fette LTE-Verbindung. Mir geht's da persönlich vor allem darum, dass ich halt durchgehend erreichbar bin und auch nicht über meine private Nummer, weil da kommen eben Anrufe von Kunden drauf rein und das möchte ich nicht, dass sich das überschneidet. Ja, dito. Also ich hatte zum Beispiel ja diesen lustigen Fall, dass mich Leute per Telefon terrorisieren wollten. Das kam halt alles über mein Vorstandshandy und dann konnte ich es halt einfach mal ausmachen und hatte dann immer noch mein privates Handy und meine private Nummer geht auch einfach niemandem was an. Gut, ich glaube, gerade aus solchen Gründen. Gerade aus solchen Gründen, weil, also ein bisschen möchte man Privatleben dann auch schützen, Beste. Lennart. Ich wollte auch noch was zu dem Punkt 1 sagen, aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar, da müsst ihr mich vielleicht so ein FAT-Team korrigieren. Es gibt ja auch noch andere Kommunikationskosten, die jetzt nicht Vorstandshandys betreffen und die, meine ich, wären auch auf diesem Budgetpunkt. Da würde ich also mal vorher nochmal nachfragen. Ich denke da zum Beispiel an die SIP-Sachen und LGS und Landesverband Fax und was es da nicht sonst noch alles Schickes gibt. Wenig. Also das meiste hat eigene Budgetposten. Und SIP-Gate hat, soweit ich weiß, der Kai Schmalenbach bezahlt. Also ich rede nicht über Zipgate, sondern ich rede über QSC. Du meinst, wie der Stahl schon sagt, das ist auf anderen Posten. Ach so. Oder gewesen. RGS oder was? Ja, wie das in der neuen Geschäftsstelle ist, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung von den Verträgen. Ne, da hat Timmy sich drum gekümmert. Da müsstest du den mal fragen. Der hat, soweit ich weiß, Sachen gekündigt und neu abgeschlossen. Aber auch QSC, aber das wurde weniger, soweit ich weiß. Also generell haben wir durch den Umzug mit allem drum und dran einige Einsparungen machen können, weil jetzt auch irgendwas hat der Timmy da mit Serverkapazitäten konsolidiert, weil wir jetzt den Serverschrank da haben, beziehungsweise den Serverschrank. Vom Budget her ist es aber in der Tat so, dass die Verträge von den Finanzanträgen her jetzt wirklich erstmal auf den LGS-Budgetposten laufen. Das sollten wir auf jeden Fall für 2015 auseinanderpflücken. Es gab ja keine unterteilten Budgetposten dafür. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Zeile 776, Ticket Nummer 121918. Unterstützung des Aufrufs und Teilnahme an der Demo. NS-Verherrlichung stoppen, Nazis in Remagen entgegentreten. Das ist ein Aufruf von Remagen, von einer antifaschistischen Gruppe. Da steht aber jetzt nicht bei, wer den Antrag gestellt hat. Weiß das vielleicht jemand von meinen Kollegen oder Vako, weil du hast das eingestellt? Sonst gucke ich mal eben ins Ticket. Ich suche das eben raus. Das kommt von dieser Rise Up. Das ist, scheint mir irgendwie ein Anti-Nazi-Verband zu sein. RiseUp.net. Die haben uns direkt angeschrieben, das kommt gar nicht von einem Piraten. Ich muss mich mal eben um die Mia kümmern. Könnt ihr mal übernehmen, bitte? Bin gleich wieder da. Ja, Entschuldigung, dass ich hier reinquatsche. Unterschrieben ist das doch, zumindest im Pad mit Volker John. Und der Name sagt mir was, kann den gerade aber nicht zuordnen. Da gibt's aber ein Abgeordneten-Watsch-Profil von ihm, der war zumindest mal Pirat. Das ist der MacGyver, meine ich, oder? Ihr seid im falschen Antrag. Da ist eine Zeile zwischen. Korrekt. Also, wir waren doch jetzt bei Remagen, ne? Remagen liegt in Rheinland-Pfalz. Ich habe das gerade mal eben noch reingepostet. Ich wollte nur jetzt den ganzen Namen und das alles nicht unbedingt reinposten. Bündnis, NS-Verherrlichung stoppen, Nazis in Remagen entgegentreten. Ja, also Remagen ist in Rheinland-Pfalz, also in der Grenze zu NRW und dort findet, weil da Dinge vor sich gingen damals, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, ist da jedes Jahr ein Nazi-Aufmarsch und so auch dieses Mal. Die suchen einfach Unterstützer oder wollen oder fragen uns an, ob wir den Antrag oder den Aufruf zur Demo unterstützen. Ja, wieder da. Ja, es ist eigentlich nicht. Und da wäre jetzt eigentlich nur wieder die kontroverse Frage, Nazi-Demo oder Demos gegen rechts unterstützen oder nicht. Und ich weiß, da gibt es immer tolle Diskussionen. Ich bin immer dafür, die zu unterstützen, aber es gibt ja auch Menschen, die das nicht so cool finden, wie auch immer. Ich finde, da einen Aufruf zu unterstützen, sich Nazis entgegenzustellen oder denen zu sagen, Leute, wir wollen euch da nicht. Und finde ich persönlich immer okay. Also, wie sehen das die Kollegen? Ja. Ich würde das gar nicht groß lange diskutieren wollen. Ich habe heute wieder mal gesehen, dass die Rechten in Dortmund einen Antrag gestellt haben, doch bitte herauszufinden, wie viele Juden in irgendwelchen Stadtvierteln sind. Und angesichts solcher Sachen kann ich nur sagen, unterstützen, fertig, aus. Keine Diskussion. Ja, würde ich auch sagen. Also ich hatte mal, als es das letzte Mal um diese Diskussion gesagt, dass ich gerne bereit bin, Bündnisse zu unterstützen, aber keine einzelnen Demo-Aufrufe mehr unterstützen werde. Geht es jetzt hier um ein Bündnis oder geht es nur um eine Demo? Ich bin gerade mal auf die Webseite gegangen. Ich lese jetzt nicht vor, wer da alles dabei ist, weil dann kommen wieder einzelne Leute und sagen, oh Gott, da sind ja auch, weiß nicht mehr, anarchistische Leute dabei. Aber da sind halt auch Linke dabei, da sind die Grünen dabei, Autonomes Zentrum, Freie Arbeiterunion, Linke Liste, die Falken, Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, irgendwelche MDBs, MDLs, keine Ahnung. Also das ist schon ein relativ großes linkes Bündnis. Ja, Captain Leto hat dazu was Gutes gesagt, ob die Rheinland-Pfälzer das Ding schon gesehen haben. Wie gesagt, das Ganze ist in Rheinland-Pfalz. Keine Ahnung. Sie stehen ja auf jeden Fall nicht mit auf der Liste. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einfach nur uns das geschickt. Ich habe keine Ahnung. Oder ja, wie auch immer. Das ist halt eine Aktion, die jedes Jahr da stattfindet. Seit zig Jahren. Remagen ist ja ein relativ bekannter Ort für, wie gesagt, Nazi-Aufmärsche, wer sich ein bisschen damit auskennt. Also, ja, wenn es jetzt daran scheitern soll, dass keine dass kein Bündnis ist, ja, okay. Es ist das Bündnis NS-Verherrlichung stoppen, ja, in Zeile 87 steht. Ja, ich kriege auf Twitter schon den Hinweis, dass das ja direkt an der Grenze zu NRW ist, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe den Link mal gepostet mit den Unterstützern. Da sind auch die Jusos dabei, die Grüne Jugend Bonn, ein Infoladen, Buntes Trier, also super gemischt. Irgendwelche Fußball-Ultras, Ökumenisches Netz, Rosa-Luxemburg-Club und die Antifa. Wir können doch einfach abstimmen. Ja, bin dafür. Ja, aber die Captain Leto hat da gerade noch einen interessanten Punkt gebracht. Vielleicht nochmal in Rheinland-Pfalz nachfragen, ob die das aus Gründen nicht unterstützt. Können wir auch machen. Wer macht das? Wird da von unserer Entscheidung, die wir jetzt treffen wollen, abweichen oder wie? Darf ich mal sagen, Leute? In Deutschland, da gibt es zurzeit einen so großen Rechtsruck. In vorige Woche in Erfurt, die haben also diese Lichter nachgemacht und da haben sich die ganze Rechten mit den sogenannten großen demokratischen Volksparteien zusammen, Schulterschluss. Und das ist ekelhaft, was da gelaufen ist. In Dortmund jetzt wollen die Adressen der Juden haben. Warum wollen sie das haben? So, und wir die alles Andersdenkenden, setzen wir uns Abend für Abend und jedes Mal, wenn so ein Thema auf Mambel ist, machen wir uns Gedanken, wie können wir uns da demokratisch benehmen und denen Rechte, was für Rechte, die haben keine Rechte, das Einzige, was die haben, die Rechte auf die Nase haben die verdient. Danke, Jorgo. Ich würde das jetzt auch ganz gerne abbrechen und abstimmen. Ja, ich möchte noch mal kurz feststellen, was wir da abstimmen. Unterstützung des Aufrufes, Teilnahme an der Demo. Genau. Unterstützung des Aufrufes hat zur Folge, dass wir das zum einen kommunizieren, nämlich an, und zum anderen, dass wir auf die Unterstützerliste kommen. Genau. Ich würde aber wirklich vorher bei den aus Rheinland-Pfalz fragen, sonst fühlen sie sich nachher auf den Fuß getreten, weil die sich explizit vielleicht dagegen entschieden haben. Wir sind eigenständiger Landesverband und wir haben jetzt nichts mit deren Internas zu tun, die in irgendeiner Form jetzt mit einem Bündnispartner da irgendwie Stress haben. Wir stehen da außen dran und wir sagen, das ist eine gute Sache und wer aus NRW da Bock hat, der soll da bitte hinfahren. So, und wenn die jetzt die Rheinland-Pfälzer sagen, das ist doof, dann ist das für die doof, aber wir sind halt nicht Rheinland-Pfalz. Insofern. Ja, ich kann ganz kurz aus Rheinland-Pfalz dazwischengrätschen. Hi. Wunderbar. Hi. Danke. Ja, bevor die Diskussion jetzt endlos ist. Also ja. Wir haben das Bündnis jedes Jahr bisher unterstützt. Entweder ist es uns dieses Jahr da durchgegangen oder die Anfrage bei uns ist noch nicht gekommen. Wir werden es auf jeden Fall unterstützen. Danke, das hat uns jetzt gerettet. Okay, dann stimme ich jetzt ab. Wer ist dafür? Ich. Du solltest von oben durchgehen. Ja, artgerecht. Dafür. Daniel. Welcher? Dafür. Maja. Natürlich dafür. Masch. Dafür. Bin auch dafür. Dennis. Dafür. Stahlrabe. Dafür. Bernd? Dafür. Ja, wunderbar, geht doch. Yay. So, dankeschön. Ich gebe das dann weiter an die GOA und wir kümmern uns darum, dass da ein Blogpost gemacht wird und dass wir denen das melden. 833, Ticketnummer 122145, Strukturreform. Das war ich. Ich habe da eine Mail bekommen, beziehungsweise wir haben eine Mail bekommen von dem Volker John. Hallo, supergeiler Vorstand. Auf dem LPT 213.2 hat unser Paul Gefjens die Ausarbeitung einer Strukturreform ausgerufen, woraufhin sich die AG-Struktur NRW gegründet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Er fragt danach, wie wir das Projekt Strukturreform sehen, wo wollen wir das weitermachen, haben wir da Ideen, weil er sagt halt selber aus Erfahrung, wenn das jetzt nicht seitens des Vorstands unterstützt wird, Und da eben auch so ein bisschen der Impuls kommt, was gemacht werden soll, dann ist es sehr schwierig, dieses Team beisammen zu halten. Und ich habe auch gesagt, ich finde das gut. Und wir haben einige Sachen und einige Themen auch jetzt wieder auf dem TDPA besprochen, die mit Struktur zu tun haben. Und ich fände es ganz schön, wenn wir das in dieser AG bündeln würden und vielleicht so ein, zwei Untergruppen oder so basteln, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen, damit wir dann auch einen Ort haben im Wiki, wo das alles abgelegt wird. Da kümmert sich der Volker auch drum. Ich weiß nicht, ob der da ist. Ich hoffe es. Volker? Ah, der ist schon im sprechenden Raum. Kannst du ja vielleicht dazu auch nochmal was sagen? Darf ich zwischengehen? Ja, klar. Also, wir brauchen diese AG, ich brauche diese AG und ich bitte den Volker, weiterzumachen und jetzt zu dir, Volker. Das Problem ist, die AG besteht nur noch aus drei Leuten. Bekannt. Ja. Weil ab dem Zeitpunkt, an dem es darum ging, die Vorschläge in Satzung umzusetzen, sind alle gegangen. Ja, bei dem trockenen Arbeiten wird es natürlich dann schwierig. Ich würde die AG auch nicht nur für Satzungsänderungsanträge sehen, sondern für deutlich mehr. Der Bax kommt hinzu, das passt sehr gut. Und ich bitte, lass uns die fortsetzen, beziehungsweise wir sagen immer so gerne Neustart. Ich hätte einen Hinweis dazu, was man eventuell machen könnte. Der Manfred will ja die NRW-Koko wiederbeleben und dann könnte man das ja mit der AG-Struktur verbinden, weil die Koordinatoren, denke ich mal, hätten dazu auch was zu sagen. Deshalb sagte ich ja gut, dass du ins Sprechen kommst. Wunderbar. Ja, würdest du dich dem annehmen, Masch? Dann kannst du dich vielleicht mit Volker auf einen Sitzungstermin einigen und ihr schreibt das auf der Mailingliste aus und dann gucken wir mal, wie viele Leute kommen. Genau so machen wir das. Volker, einverstanden? Ja, hast du unsere Mailingliste abonniert? Habe ich ja schon lange. Gut, dann werden wir da noch drüber schreiben dann. Yay, sehr schön. Super. Gut, dann schönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Mach's gut. So, Ticket Nummer 124411, Hamburg braucht Hilfe, Bürgerschaftswahl. Moin, in Hamburg ist bald Bürgerschaftswahl und diesem Wochenende beginnt dort das Plakatieren. Das ist schon ein bisschen länger her, nämlich von letzter Woche, also Samstag, 8.11. wurde mit Plakatieren angefangen. Das ist jetzt erstmal nur der Aufruf, den Hamburgern zu helfen in den kommenden Monaten bis zur Bürgerschaftswahl. Die ist im Februar, soweit ich weiß. Den genauen Termin habe ich gerade nicht im Kopf. Vielleicht hilft mir da jemand. Ja, Februar. Ja, Februar weiß ich auch. Ja, welches genau Datum? Ich gucke, schau einen Moment. 15. Ja. Okay, danke. Gut, dazu gibt's, das würde ich euch bitten, einfach zu verbreiten und eben auch die Leute zu animieren, dahin zu fahren. Es gibt dazu einen Antrag vom Daniel, der kommt jetzt im nächsten Ticket. Ticket Nummer 124411, Hamburg braucht Hilfe. Der Landesvorstand möge beschließen, Reisekosten sowie Wahlkampfhilfe für die Hamburger Bürgerschaftswahl werden durch den Landesverband NRW erstattet. Hierfür stellt der Landesverband NRW ein Budget von insgesamt 2000 Euro zur Verfügung. Und so weiter und so fort. Also das übliche Prozedere, dass man sich bis spätestens 2 Wochen nach der Wahl dann auch melden soll, um die Sachen einzureichen. Und wer zuletzt kommt, hat Pech gehabt. Ja. Gibt Schlumpf oder Bernd was dazu sagen? Nein, gerade Schlumpf nicht, weil der Antrag ist vollkommen meine Idee und hat nichts mit dem Schlumpf zu tun. Schlumpf, wärst du so nett? Das geht, glaube ich, eher um die Budgetierung. Nee, das war tatsächlich, wir haben noch ein bisschen rumgeschrieben. Ja. Ja, also zum einen finde ich das natürlich extrem wichtig, dass Hamburg irgendwie funktioniert und dass wir da irgendwie, weiß nicht, mal ein gutes Ergebnis einfahren und das ist schließlich eine Stadt und kein Flächenland. Da hätte man irgendwie bessere Wahlchancen. Zum anderen, ja, selbst wenn man in den überarbeiteten Budgetplan guckt, ich weiß auch nicht genau, wo da 2000 Euro noch rumliegen. Das Krähennest hat, glaube ich, nicht alles abgerufen. Ihr habt noch irgendwie 900 Euro sonstige Reisekosten. Ja. Darf ich dazwischen schlumpfen? Das ist ein bisschen schwierig. Nee, lass mich den Satz noch zu Ende bringen. Also schön wäre es natürlich, wenn die Leute da hinfahren und dann irgendwie Verzicht spenden. Ihre Reisekosten, dann kriegen sie wenigstens die Hälfte im nächsten Jahr wieder von der Steuer. Dafür muss man natürlich irgendein Budget beschließen. Und ja, weiß nicht, 1000 Euro wäre eigentlich lächerlich wenig, deshalb finde ich 2000 irgendwie schon irgendwie eine vernünftige Zahl. Müsst ihr irgendwie wissen. Kann man das nicht ins 2015er Budget schieben? Dann haben wir nächstes Jahr ein ähnliches Problem, wenn ihr immer weiter die Sachen ins nächste Jahr schiebt. Naja, das Problem haben wir dann aber nicht mehr so ganz so wie jetzt, weil jetzt in diesem Jahr haben wir schon für ganz andere Dinge viel zu viel Geld ausgegeben und müssen ja jetzt schon sparen. Von daher könnte man, wenn man das auf 2015 schiebt, das zumindest mal im Vorfeld einplanen. Im Übrigen so als Hinweis, ne? Wir hatten sowas auch für, ich weiß gar nicht mehr, Brandenburg beschlossen. Das Budget, das habe ich, glaube vor einer Woche oder so zugemacht. Da hat keiner irgendwas drauf eingereicht. Nur mal so als Hinweis. Ja. Bernd, wie siehst du das? Oh, frag lieber nicht. Also ich habe bisher für Wahlkampfhilfen auch nichts eingereicht. Ich glaube, das gab es auch damals gar nicht. Ich habe zumindest nichts davon gehört, mich nicht drum gekümmert. Ich finde es auch unglücklich zu sagen, wir nehmen 2000 Euro, wer zuerst kommt, mal zuerst, und die anderen haben dann irgendwie Pech gehabt. Bei der derzeitigen Budgetlage würde ich in jedem Fall dagegen stimmen, also so oder so. Sorry, da müssen die Leute sich anders irgendwie zusammenfinden oder gemeinsam fahren oder was auch immer machen. Ja, tut mir leid, ist einfach nichts da. Darf ich was sagen, unabhängig vom Budget? Also, es gibt nur zwei Wahlen in 2015, nämlich am 15.02. Hamburg und im Mai, glaube ich, Bremen. Hamburg ist extrem wichtig, weil da haben wir unsere Klientel einfach, die sind relativ gut aufgestellt. Ich will jetzt Bremen nicht dissen, in Bremen sieht es leider viel schlechter aus. Hamburg ist die erste Wahl in 2015, mit denen wir den Turn kriegen könnten. Die haben Wahlalter ab 16, die sind da näher dran. Das ist halt nicht wie Brandenburg, wo leider alles versickert, relativ. Ich will auch Brandenburg damit nicht bashen. Wir haben jetzt die Chance in Hamburg, im Stadtstaat mit Wahlalter 16, da wirklich das Ruder rumzureißen. Deshalb will ich Hamburg ganz viel unterstützen. Das ist aber jetzt letztendlich unabhängig vom Budget, da möchte ich mich nicht zu äußern. Aber ich finde Hamburg halt, das sollte jedem bekannt sein, ist extremst wichtig, auch für die Zukunft. Weil es gibt jetzt im 2015 nur Hamburg und danach Bremen und danach kommt lange Zeit nichts mehr. Also ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich wie du, Korax, völlig richtig. Aber dann helfen dir 2000 Euro auch nicht, dann musst du es richtig machen. Die 2000 sollen ja jetzt nur Futter sein für die, die von NRW dahin fahren und wirklich mit anpacken. Ja, ist schon klar. Also eins muss ich noch sagen, ich glaube, eben hat jemand gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst, so ist er eben nicht aufgelegt, sondern ist so aufgelegt, wir gucken bis zwei Wochen nach der Wahl, wer hat alles eingereicht. Und wenn dann irgendwie 4.000 Euro beantragt worden sind, können wir trotzdem nur 2.000 ausschütten, dann kriegt halt jeder nur die Hälfte. Wer zwei Wochen oder drei Wochen, vier Wochen nach der Wahl einreicht, der hat Pech gehabt. Da müssen nur die Leute halt ein bisschen zeitig sein. Ansonsten Ansonsten hast du recht. Rückspenden oder Verzichtspenden auf das Budget, die würden die 2.000 Euro nicht anfassen. Die würden das Budget erhöhen. Das ist zumindest dann eine Möglichkeit. Gerade wenn man in so eine Situation reinrennt, dass wirklich zu viele Leute das Geld haben wollen und man stellt das fest, dann kann man die auch anschreiben und sagen, Leute, tut mir leid, so viel Geld haben wir nicht. Ihr könnt ja wenigstens einen Teil davon spenden, Steuer und das ganze Gedöns kriegt ihr dann halt wenigstens davon die Hälfte wieder und wir können dann mehr ausschütten. Ich weiß, finanziell ist das schwierig, aber wenn wir gar nichts beschließen an Geld, dann werden wir auch keine Spenden reinkriegen können. So einfach ist das. Ich könnte auch gerne einen anderen Betrachter nennen. Ich meine, der ist von mir aus auch änderbar. Daniel, sag du mal was. Ich? Nee, der Daniel ist dran. Aber Schlager, aber du auch. Ja, der Betrag ist halt die Frage. Also das, dass man das prinzipiell tun sollte, halte ich für sehr, sehr, sehr sinnvoll aus den genannten Gründen. Weil es gibt, glaube ich, nicht viele Sachen, wo wir jetzt gerade am Hinblick aufs nächste Jahr gucken sollten, wo wir das Geld halt hinlegen. Und sicherlich sind da die zwei Wahlen mit der Unterstützung eine Sache. Und eigentlich halte ich das Konzept, so wie es da in dem Antrag angedacht ist, eigentlich für ausreichend gut durchdacht, um das auch so machen zu können. Ja, geht mir ähnlich. Aber Daniel, sag du mal. Also ich habe da jetzt mal eine ganz ketzerische Idee. Wenn wir schon darauf hoffen, dass Verzichtsspenden eingehen, dann müssen wir ja irgendeine Art Beschluss fassen. Wenn wir aber auch der Meinung sind, dass ganz viele Leute das super wichtig finden, wir könnten ja endlich mal unser super duper geiles Spendenportal in Betrieb nehmen. Genau dafür ist das gedacht. Und wir könnten einen Beschluss fassen, dass wir eine Spendenkampagne fahren und dass alle zweckgebundenen Spenden für diesen Zweck abrufbar sind als Fahrtkostenerstattung für genau diesen Zweck. Und eben auch genau mit der gleichen Kondition, dass wenn Verzichtsspenden reinkommen, dass sie das Budget wiederum erhöhen. Das hat nur den einen kleinen Haken, dass irgendjemand sich um diese Spendenkampagne kümmern müsste. Und ich weiß nicht, ob ich das im Moment gestemmt kriege. Es hat meiner Meinung nach noch einen weiteren Haken. Nämlich den, dass der allgemeine Spendenaufruf, der da tituliert wird, 5% für Hamburg, damit ist nicht gemeint 5% von irgendetwas stemmen, sondern spenden, sondern spenden, damit Hamburg die 5%-Hürde überschreitet, würde dadurch geschwächt und die Ausschüttung der Reisekosten kann ja erst nach der Wahl erfolgen und wenn wir dann Überschüsse aus der Spendenaktion, die du gerade angesprochen hast, erwirtschaften würden, könnten wir die hier landesintern benutzen oder Hamburg weiterreichen, aber Hamburg hat dann für die Wahl nichts mehr davon. Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Also ich meinte das so, wenn wir jetzt eine Spendenkampagne aufsetzen, jetzt sofort, und morgen spendet jemand 100 Euro rein, dann haben wir schon mal die Gewissheit, dass wir 100 Euro Fahrtkostenzuschuss ausschütten können. Und wenn dann im Laufe der Zeit in diese Kampagne immer mehr Geld reinfließt, dann können wir dieses Geld eben an entsprechender Stelle auch für Fahrtkosten wieder ausschütten. Also das habe ich genau so verstanden. Ich male jetzt mal das Szenario. Wir bekommen 2.300 Euro Spenden rein, schütten aber nur 1.200 Euro Fahrtkosten aus, weil mehr halt nicht angefragt wird von Dollar-Menschen. Haben also 1.100 Euro über. Was machen wir damit? Bleiben die im LVNRW? Werden die an Hamburg überwiesen? Und wenn, wann? Das können wir dann wahrscheinlich erst nach der Wahl machen, weil bis zur Wahl wollen wir ja unterstützen. Nach der Wahl hat Hamburg von dem eventuellen Überschuss nichts mehr. Außerdem, wenn wir in NRW eine Spendenkampagne für die Hamburg-Wahl initiieren, schwächen wir dadurch die bundesweit laufende Spendenaktion. Das ist keine Gegenrede gegen deinen Vorschlag. Ich nenne nur zwei Folgen daraus. Lennart und Schlumpf, wollt ihr noch was dazu sagen? Nö, eigentlich nicht viel mehr, außer dass in dem Antrag ja auch drinsteht, wenn da eine Zweckspende drauf eingeht, ob über eine Kampagne oder nicht, erhöht ihr da auch das Budget. Das haben wir schon vorgesehen. Ja, sonst müsst ihr euch einfach entscheiden, ob ihr das annehmt, mit welchem Betrag. Ich bin raus. Ja, ich habe halt gerade noch den Einwurf gebracht, dass wir ein Spendenportal haben. Das müssten wir halt eben dementsprechend nur textlich anpassen. Die Hamburger selbst haben ja im Moment auch so eine Kampagne gestartet mit den 5%. Die könnten wir natürlich darüber auch unterstützen. Ja, aber dann müssen wir jetzt uns entscheiden, wie wir die Spendenaktion, wenn wir denn eine an den Start bringen, nutzen wollen. Nur für Fahrtkosten von NRW-Piraten. Oder als direkte Unterstützung für Hamburg. Korax. Ich überlege gerade, also die Argumente von Masch. Einmal, dass wir eine Spendenaktion vom Bund unterlaufen würden, würde ich gar nicht so sehen. Ich glaube, wir sind der mitgliederstärkste Verband inzwischen oder einer der stärksten. Viele mögen den Bund halt nicht so. Da fände ich das sinnvoll, wenn NRW trotzdem sowas hätte. Ich sehe die Argumente trotzdem. Ja, mit dem zweckgebunden und nachher, dass sie nachher davon nichts haben, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Das Argument habe ich noch nicht gehört. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich finde nichts dagegen, dass NRW trotzdem nochmal, also auch parallel eine Spendenaktion macht. Bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Also ich glaube, NRW für sich selber, also eine eigene NRW-Spendenaktion für Hamburg könnte nochmal Gelder generieren, die eventuell Leute sonst nicht an die Hamburger Bundes-Spendenaktion machen. Also das hielt ich dann trotzdem für sinnvoll. Und macht mir das hier, das Argument vom Masch gerade Kopfschmerzen mit, das wird denen eventuell nichts nützen. Aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Nein, das ist auch anders. Wenn wir eine Spendenkampagne machen und es wird gebunden, für einen Pool gespendet, woraus wir Fahrtkosten erstatten können, können wir dieses Geld auch ausschließlich für diesen Zweck verwenden. Wenn dann am Ende noch Kohle übrig ist und die wurde nicht ausgeschüttet, dann müssen wir an die Spende herantreten und müssen die fragen, entweder ob sie die Zweckbindung aufheben, dann können wir damit machen, was wir wollen, ob sie den Zweck ihrer Spende ändern wollen oder wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir es zurücküberweisen. Damit hätte Hamburg im laufenden Wahlkampf nichts davon. Ja, also zumindest mal, wenn wir jetzt aus NRW-Sicht einfach mal gucken, alles, was wir an Spenden bekommen, an Verzichtsspenden für die Fahrtkosten, die erst dadurch überhaupt möglich werden, erhöht unsere Parteienfinanzierung und kommt damit auch der Gesamtpartei zugute. Und in der Regel ist es so, dass Menschen, die für irgendetwas spenden, für das die Spende dann nachher nicht verwendet werden kann, aus welchen Gründen auch immer, werden in den seltensten Fällen ihre Spende zurückfordern, sondern werden die Zweckbindung aufheben und dann kann man das Hamburg auch zur Verfügung stellen dann. Ja, das stimmt ja alles, aber das können wir doch alles erst nach der abgeschlossenen Wahl in Hamburg feststellen und damit können wir es für die Wahl nicht mehr einsetzen. Ich sehe das, können wir nicht quasi also es kommt ja auf den, im Spendenaufruf auf den Spendenverwendungszweck an. Kann man das nicht so anpassen, dass man sich quasi die 5%-Aktion da quasi übernimmt? Zwar NRW ruft dazu auf und wie Captain Leto schon reinschreibt, es kommt eigentlich nur auf den Verwendungszweck an. Aber ja, dass NRW quasi einen eigenen Spendenaufruf macht, aber der quasi den Hamburgern, der diesen eigentlich mehr oder weniger nur copy-pastet. Das korrespondiert aber jetzt nicht mit dem gerade besprochenen Antrag. Ich sehe das eine jetzt total unkritisch von dem anderen. Also meiner Meinung nach sollten wir jetzt wirklich den Antrag durchwinken. Von mir aus vielleicht nicht mit der Summe, lass es von mir aus 1000 Euro sein. Eben vor dem Hintergrund, dass Leute, die hinfahren wollen, danach ihre Fahrtkosten eingeben können und die dann auch gleichzeitig spenden, damit es gedeckelt ist. Darüber hinaus sollten wir aber, denke ich mal, trotzdem Spendenportale öffnen und da können die dann zweckgebunden für Plakate spenden, für Spritkosten oder was weiß ich nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber wir müssen Beschluss haben, damit... Ja, ich weiß, böses Wort, aber damit Leute dann quasi auch wieder spenden können und den Spaß einreichen können. Ja, und dass wir auch dementsprechend dazu motiviert werden. Also ich denke mal, wenn ein paar wenige, gibt es immer, die sagen, ich kann mir das nicht leisten. Und die sind motiviert. Die wissen, die kriegen von den Hamburger Piraten einen Schlafplatz. Da wird dann abends auch noch gefeiert. Da haben die alle was von. Das steigert die Stimmung und die Motivation. Die Leute vernetzen sich auch gerne mit Hamburg und mit so weit entfernten Landesverbänden. Das ist halt so ein Anschieber und das ist schon auch ein wichtiges Signal, finde ich. Also das darf man nicht vernachlässigen. Wir haben auch ein paar Leute in der Partei, die wirklich gerne Wahlkämpfen. Also d'accord, bin sogar d'accord für 2000 Euro im Budget 2015, wenn es möglich ist. Möchte nicht missverstanden werden, wenn ich hier Einwände bringe. Heißt das nicht, dass ich gegen den Antrag bringe. Ich versuche nur auch andere Aspekte mal bedenken. Ja, aber wir haben noch einen tierisch langen Teil auch noch vor uns. Ich meine Bitte wäre, wir stimmen drüber ab jetzt mit 2000 Euro und alles Weitere sehen wir. Gut, gibt es da Gegenrede? Eine Frage doch. Ja, ich möchte gerne abstimmen, einmal über 2000, einmal über 1000 Euro. 2000 Euro stimme ich definitiv dagegen, das ist zu viel, das haben wir nicht. Ich stimme erst über 2000 Euro ab. Wenn der nicht angenommen wird, stimmen wir über 1000 Euro ab. Nochmal die Frage, welches Budget, diesjähriges oder kommendes? Kommendes. Ah, okay. Gut. Kann einer von euch vorstellen, ich glaube, ich darf sagen, dass nicht noch einen Zusatzantrag jetzt stellen, ich weiß nicht, ob das nach GO möglich ist, unabhängig vom Budget, dass ihr alles tut hier, um auf die NRW-Spendenseiten, dass da mit Hamburg brauchst und so weiter und so fort alles okay. Machen wir eben. Alles klar. Okay. Ist das wieder Zustimmung? Ja. Ich frage von oben runter. Artgerecht. 2000? Ja. Daniel? Welche? Ja, ich wäre dafür. 2000. Ich wäre auch dafür, dass wir da doch klar reinschreiben. Ne? Ach ja, Budget 2015 haben wir. Steht okay, schon. Entschuldigung. Ja. Maja? Ja. Masch? Ja. Ich bin auch für 2000. Dennis? Nein. Stahlrabe? Ja. Bernd? Dagegen. Okay, dann ist das angenommen, dann brauchen wir nicht über 1000 abstimmen. Also ich will jetzt nicht zu viel formal ficken, aber der Schatzmeister hat in solchen Fragen ein Vetorecht. Also Bernd hat gerade dagegen gestimmt. Ich möchte den Bernd hiermit fragen, möchtest du das wirklich als Veto machen oder ist das nur deine persönliche Abstimmungs... Das ist mein persönliches Abstimmungsverhalten. Wenn ich das als Veto gemeint hätte, hätte ich es auch so gesagt. Ah, okay, gut. Also, sollen wir zur Sicherheit noch die 1000 abstimmen, falls der Bernd doch nochmal ein Veto ruft? Na, das ist jetzt dann zu spät. Entweder er sagt es jetzt oder nicht. Genau. Okay. Wo steht das eigentlich mit dem Veto? Das braucht nirgendwo zu stehen. Das leitet sich aus dem Parteiengesetz ab. Der Schatzmeister ist verpflichtet, auf die Finanzen des Landesverbands beziehungsweise auf die Finanzen der Partei zu achten. Und wenn er natürlich den Eindruck hat, dass Ausgaben getätigt werden, die der Landesverband sich nicht leisten kann, dann ist er sogar verpflichtet, ein Veto zu machen. Das ist dann aber wirklich nur in, ich sag mal, begründeten Ausnahmefällen so. Eine Frage, Budgetposten habt ihr jetzt noch nicht, ne? Nee, muss eingestellt werden. Aber ist das so unnormal, dass man auch mal dagegen stimmt oder wie? Das muss ja nicht immer dein Veto sein. Nee, gar nicht. Aber da du jetzt gleichzeitig auch noch Schatzmeister bist, wollte ich das nur mal so für die Sicherheit nochmal klarstellen. So, Leute. Mir wird es gut gefallen, wenn ihr eure Redebeiträge ein bisschen kürzt und ihr nicht in große Diskussionen ausartet über einzelne Kleinigkeiten. Wir haben nämlich noch viel zu tun. Zeile 919, Dokumentenmanagementsystem, Stahlrabe, schieß los. Ja, ich möchte das Ding jetzt endlich mal eindeckeln. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Konstellationen. Wir haben mehrfach gesagt, wir brauchen ein Dokumentenmanagementsystem. Ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr drüber diskutieren. Wir brauchen eine durchsuchbare und indizierbare Ablage von beispielsweise Vertragsdokumenten, von irgendwelchen Schatzmeisterunterlagen, bla bla bla. So, jetzt gibt es aber Systeme, die bieten unter Umständen noch mehr. Es gibt Systeme, die bieten eigentlich gar nicht mehr und werden da aber für zweckentfremdet. Das EcoDMS beispielsweise haben wir vorgestellt bekommen, auf unserem Verwaltungstreffen, und in Berlin beispielsweise wird das auch zum Abbilden von Workflows verwendet. Das ist etwas, was wir im Moment hier mit dem Request-Tracker machen. Die Frage ist einfach, ich möchte jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach dieses verdammte EcoDMS, wie hilfsweise auch im nächsten Antrag beantragt wird, und bauen das langsam mal von unten auf, befüllen das mal mit Dokumenten und benennen jetzt hier einfach mal einen Umsetzungsverantwortlichen dafür. Vielleicht findet sich ja sogar ein Freiwilliger, der zusammen mit den beteiligten Personen eine Struktur erarbeitet. Zum Beispiel muss definiert werden, wie die Ablagestruktur dieser Dokumente da stattfindet. Das Ding technisch zu realisieren, habe ich mich jetzt mehrfach erkundigt, ist überhaupt kein Problem. Aber dann ist das halt leer und das muss erstmal mit Leben gefüllt werden. Und das muss irgendjemand tun. Das sollten wir jetzt heute einfach mal machen. Ja, also ich bin sehr dafür, dass wir ein solches Ding einrichten. Ob es EcoDMS sein muss, kann ich nicht beurteilen. Ich hätte eine Frage, wie die Lizenzen einsetzbar sind, die hier mit 5 Stück benannt sind, die man Das sind Concurrent-Lizenzen, das heißt, es können immer gleichzeitig 5 Leute mit diesem Ding arbeiten. Der 6. Kriegt dann eine Meldung, dass gerade keine Lizenz zur Verfügung steht. Das setzt natürlich eine gewisse Disziplin voraus, dass sich nicht Leute da einloggen und dann irgendwie eine Woche in Urlaub fahren oder so, dann hat man natürlich ein Problem. Aber alles dann kann man die mit Sicherheit auch einfach rauswerfen. Okay, alles klar. Mich interessiert nur, was es kostet. 50 Euro pro Lizenz pro Jahr, pro Monat, pro Woche? Einmalig. Ah, okay. Wir haben doch auch Verwaltungsmenschen. Ich glaube, Britta ist ja hier irgendwie nochmal durch. Ja, sie ist auch hier. Und ich glaube, dass die das ja vorzugsweise sehr intensiv nutzen würden. Dass die auch mal vorschlagen, beziehungsweise aktiv Vorschläge dazu beitragen, wie sie sich so eine Ordnerstruktur beziehungsweise eine Struktur darin vorstellen. Ja, aber Britta kann nicht diejenige sein, die den Hut auf hat. Natürlich müssen wir Britta einbinden. Natürlich das meine ich auch gar nicht. Ne? Das gesamte Verwaltungsteam und das ganze FAT-Team muss da natürlich seine Erfahrungen reinfließen lassen. Aber jemand muss das jetzt einfach mal, wir müssen einfach mal sagen, du setzt es auf und du, ihr kümmert euch drum. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist ja irgendwie so ein lustiges Pferd vom Timmy. Also das, was er sich als Ziel gesetzt hatte. Jetzt ist er nicht hier. Sollen wir das jetzt... Verstehe ich jetzt gar nicht. Also erstens mal war das nicht nur eine Sache von Timmy. Das ist ein Ding, was immer wieder besprochen wurde. Das ist auch mein Ding. Das ist auch Ding der Schatzmeisterei. Der X-Pack beispielsweise hat das einfach für sich mal zu Hause testweise installiert zum Ausprobieren. Der Gero hat das ausprobiert und hat gesagt, er könnte das innerhalb kurzer Zeit zum Laufen bringen. Der Lennart, meine ich, hatte gesagt, er kann das zum Laufen bringen. Wir haben die Infrastruktur hier im Land. Wir können das einfach auf irgendeiner Maschine hier, ich weiß nicht auf welcher, wir haben eine Maschine, wo wir das laufen lassen können. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht dann wirklich nur noch um die Struktur dahinter. Und wie wir es nutzen. Wer soll das nutzen? Soll nur der Vorstand damit arbeiten, Schatzmeisterteam, Verwaltung, der komplette Landesverband, weiß der Geier. Oder die KVs beispielsweise, sollen die KVs damit arbeiten, ja oder nein? Das muss alles mal erarbeitet werden. Ist über Eco-DMS hinaus anderes geprüft, erhoben, testet, in Betracht gezogen worden? Ich glaube, da kommt jetzt der Tin Machine ins Spiel. Wir haben Leute im Sprechenraum. Michael. Ja, da gibt es mit Sicherheit genug Alternativen, die auch kostenlos wären. Old zum Beispiel, das ist so ein Standard-DMS. Also das Echo-Teil ist toll, aber mich stören halt immer diese Lizenzgebühren. Aber ich meine, das wäre eine Tool-Diskussion. Letzten Endes sind die fast alle gleich. Das ist eben das Problem. Wenn du in die Tool-Diskussion abgleitest, dann hat jeder so seine Präferenzen. Und ich persönlich beispielsweise habe überhaupt keine Ahnung davon. Das ist auch auf dem Verwaltungstreffen diskutiert worden. Das ist auch so nebenher immer mal wieder diskutiert worden. Ich kann da nichts zu sagen. Ist natürlich jetzt blöd, dass der Timmy nicht da ist. Na, mit zu Lizenzen ist halt immer albern, weil irgendwann wechselt mal die Zuständigkeit und dann brauchst du, wenn du ganz viel Pech hast, auch eine neue Lizenz, weil irgendwelche Zugangsdaten und so weiter und so fort. Also ich finde das immer kacke. Oder eine neue Major Release. Der Vorteil an dem Eco-DMS ist einfach, das ist bereits in Baden-Württemberg und in Berlin im Einsatz. Der Gordon vom P-Shop hat uns das mal vorgeführt. Es gibt relativ viel Know-how schon dazu, an das wir uns anschließen könnten, auf das wir zugreifen könnten. Das wäre zum Beispiel einer der Vorteile davon. Ja, auch zu der Frage mit den Anforderungen. Also da haben die Leute sich jetzt schon durchaus mit beschäftigt und das Thema ist ja nicht neu. Die sind da schon seit längerem am Suchen. Also ich kann mich an Anruf erinnern von der Firma aus Aachen im Juni schon, der wollte den X-Pack sprechen und hatte mich dann am Apparat und sagt, ja, wir wollten ihnen DMS vorstellen. Also da sind einige Leute schon dabei, sich umzugucken in der AG-Technik und ist die Frage, ob wir das jetzt hier beauftragen oder beziehungsweise abstimmen können ohne Timmy, weil ich möchte ungern da auf Timmys Aussage verzichten oder da irgendeine Entscheidung treffen. Darf ich kurz was anmerken? Wenn es sein muss, aber ich wollte es jetzt eigentlich kurz machen. Weil du gerade auf die Anforderungen eingegangen bist, so das, was ich von Stahlrabi hier gehört habe, zeugte eher davon, dass das, was ich unter Anforderungen verstehe, die man zu formulieren hat, bevor man sich für ein konkretes DMS oder auch CRM oder sonstige Tools entscheidet, so man sollte halt schon wissen, was man mit dem Tool machen will. Sonst holt man sich unter Umständen ein Tool, auch wenn da jetzt schon Erfahrungen da sind. Und ich meine, wir wollen das in SH auch nutzen, aber das ist schon eine Sache, das sollte man sich vorher vielleicht überlegen, bevor man sowas anschafft. Ja, aber das sagte ich ja gerade bereits, dass sie das schon gemacht haben. Jein, also insofern muss ich Solzken recht geben. Das Problem daran ist nur, dass wenn du fünf verschiedene Leute fragst, die fünf verschiedene Vorstellungen davon haben, was so ein Tool leisten soll und dann auch noch sieben verschiedene Vorschläge für ein passendes Tool haben. Manche kosten Geld, manche nicht, manche können das eine, manche das andere. Und deshalb wäre mein Vorschlag jetzt auch gewesen, einfach klein anzufangen, einfach erstmal dieses DMS, ein reines Dokumentenmanagementsystem zu verwenden, ohne Workflow, ohne Integration in irgendwas, damit wir wenigstens mal unsere Dokumente und unser Vertragsmanagement aufgeräumt kriegen. Die Schlumpfe, wir sollen den X-Pack fragen. Ich mach mal, ne? Mach mal. Ich muss jetzt zwei Dinge tun, die wahrscheinlich eher unerwartet kommen. Das erste ist, ich fürchte, ich muss Solzken recht geben. Das zweite ist, dass ich eventuell dem Stahlrabe jetzt ein Stück weit widersprechen muss. Ich habe dieses Thema tatsächlich von ziemlich am Anfang begleitet, sprich von vor 2 Verwaltungstreffen, als das erste Mal aufkam, habe das hier zu Hause probiert und. Halte das auch für kein schlechtes System, glaube aber tatsächlich, dass wir im Sinne dessen, was Solsken irgendwie hier vorhin geschrieben hat, das mit den konkreten Anforderungen und so, dass wir da wahrscheinlich tatsächlich nochmal 2, 3 Schritte machen müssen, bevor wir uns in dieses EcoDMS reinhängen, weil ich da halt auch in letzter Zeit einige Sachen gefunden habe, wo ich denke, so, das könnte vielleicht doch zur Stolperfalle werden und. Ich habe genau den gleichen Bauchschmerz. Ich hätte das Ding gerne, schnell, weil steht schon lange an und so weiter und so fort. Andererseits fürchte ich, wenn wir jetzt einmal ein Ding füllen, dann wechseln wir so schnell nie wieder. Und wenn wir dann nochmal wechseln, dann wird das ein Höllenaufwand, den Scheiß da irgendwo rausgebrockelt zu kommen. Und da Timmy nicht da ist, können wir das gerade wunderbar als Ausrede nutzen, das zumindest nochmal 2 Wochen zu schieben. Gut, dann machen wir das. Wenn der X-Pack nicht X-Pack wäre, würde ich sagen, du hast den Hut. Aber der X-Pack macht schon viel zu viel. Und bitte als ganz kurzen Abschluss, ich würde einmal noch Lennart dazu hören wollen. Ja, ich muss da auch X-Pack und Solsken recht geben. Was das Tool jetzt im Sinne von nächsten Monat leisten soll, wurde relativ klar umrissen. Was das in Zukunft leisten soll, also 1 bis 2 Jahre, ist eigentlich noch völlig unklar. Mit dem EcoDMS könnte man jetzt anfangen, aber genau wie X-Pack das jetzt sagte, wenn wir da mal anfangen, kommen wir da nicht mehr von weg. Deswegen habe ich da auch noch leichte Bauchschmerzen. Alles klar, ich war jetzt von was anderem ausgegangen, aber dann habt ihr mich jetzt abgedatet und dann würde ich sagen, wir schieben das. Ja, bitte. 1, 2 Wochen. Jo, bis zur nächsten Sitzung. Dann können sich die betreffenden Leute ja nochmal zusammensetzen und überlegen und dann finden wir vielleicht eine Lösung. Gut, Ticket 124424, Repräsentation bei Parteitagen. Hallo Landesvorstand, im Zuge der Partizipationsdiskussion sind mal wieder alle möglichen Fakten als Argument angeführt worden. Leider sind die meisten entweder falsch oder unbewiesen. Statt in eine nutzlose Diskussion zu verfallen, möchte ich vorschlagen, die Faktenlage experimentell zu klären. So, jetzt gibt's 2 Punkte. Einmal ein Live-Meinungsbild und eine LPT-Nachfrage. Das Ganze kommt von Fulleren und ist, so wie ich das verstanden habe, dazu gedacht, rauszufinden, welche Diskussionspunkte oder beziehungsweise welche Beteiligungsformen im Landesverband gewünscht werden. Und da stellt er im Prinzip den Auftrag an den Landesvorstand, das zu eruieren. Ist selber da. Genau. Fulleren, magst du dazu kurz was sagen? Ich weiß nicht, ob das ein Antrag ist oder ob wir da speziell das machen sollen, was da so drin steht, oder ob du da mithelfen willst. Erklär mal. Also es geht um 2 Dinge. Wir hatten bei den letzten LPTs immer ungefähr genauso viele Leute im Stream wie in der Halle. Und es wird ja bisweilen die Frage aufgeworfen, wie gut repräsentieren die Leute in der Halle die Leute draußen. Und da habe ich einfach, und das biete ich an, vorzubereiten, dass wir auf der Streamseite bei Abstimmungen was zum Abstimmen einblenden für 2 Minuten oder so, wo die zugucken, auch abstimmen können und dieses Meinungsbild halt hinterher in der Halle bekannt gegeben wird. Von eurer Seite wäre nicht mehr zu tun, als dass die entsprechenden Leute in der Versammlungsleitung entsprechend instruiert werden, auf dieses Live-Meinungsbild zu achten. Das heißt, nachdem in der Halle abgestimmt ist, vielleicht mal das Ergebnis von draußen durchzusagen. Eventuell müsste man das in die Einladung reinschreiben, dass es die Möglichkeit geben wird, dass die Leute das auch wissen und alle die vielleicht nicht hinfahren können, sich darauf einrichten, dann wenigstens zu Hause den Stream zu gucken. Das Interessante wird sein, zu sehen, hätten die Leute, die nicht gekommen sind, anders abgestimmt als die, die in der Halle sind. Das Ganze erstmal völlig unverbindlich und einfach mal so zum Testen, ob man das technisch in den Griff kriegt. Also ich finde das eine sehr charmante Idee, auch wenn ich noch darüber nachdenke, ob da irgendwelches Trollpotenzial drin steckt. Ich würde das unterstützen wollen und dich bitten, das auch im Bereich AG-Struktur mitbehandeln. Und der 2. Teil des Antrags ist, es gibt ja die Leute, die weder da waren noch beim Live-Meinungsbild abstimmen konnten. Und die würde ich gerne mit einer Lime-Survey-Query nach dem LPT ansprechen, wo Sie die Möglichkeit haben, im Nachhinein nochmal Ihre Meinung kundzutun, wie Sie abgestimmt hätten, wenn Sie Zeit haben für alle Anträge oder generell einfach mal vorne sagen, ich bin mit den Abstimmungsergebnissen zufrieden oder nicht, dass wir mal diese leidige Diskussion darüber, die Leute, die nicht da waren oder so, die hätten alle ganz anders abgestimmt, dass die einfach mal entweder vom Tisch kommt oder wenn das tatsächlich so ist, dass wir uns eben überlegen, wie wir damit umgehen. Also die Idee mit dem mit der App finde ich sehr geil, dass wir so eine Art Meinungsbild über Apps auf Parteitagen oder Versammlungen machen können, dass die Leute sich da einloggen und quasi Ja-Nein tippen, dass man so ein bisschen auch die Online-Zuschauer abfragen kann. Das finde ich cool. Also da müssen wir jetzt aufpassen, wer denn die Online-Zuschauer alle sind. Wollen wir ein allgemeines Meinungsbild oder wollen wir das nur auf die NRW-Piraten, die stimmberechtigten NRW-Piraten, die nicht zum LPT kommen, abziehen und so weiter? Das müsste noch ausgefeilt werden. Da kann man sicher drüber reden. Ich möchte aber nicht in die Problematik reinrutschen. Wenn wir ein Login machen, dann kann man irgendwie zuordnen, zwar ob die Leute stimmberechtigt gewesen sind. Andererseits kommt man aber auch in dieses Wahlgeheimnis-Dings rein. Diese Diskussion will ich alle ausklammern. Ich werde mir ein paar Sachen überlegen, dass jemand vom selben Rechner nicht fünfmal abstimmt oder so. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn dann auch mal einer aus Rheinland-Pfalz wo mitstimmt. Lass uns das dann bitte in der AG weiter besprechen. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht zu besprechen, dass wir das safe machen müssen. Das würde ich jetzt auch vorschlagen, dass das irgendwie auch mit ein Thema ist für die AG-Struktur, weil das ja mit auch zu einem strukturellen Zusatzangebot gehört und das finde ich eigentlich ziemlich prickelnd. Also ich hätte jetzt gesagt, ja okay, machen wir und wenn doof, dann können wir immer noch sagen, nö. Aber ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, durch. Ja, gibt es da Gegenrede, dass der Masch und der Fulleren sich da mit drum kümmern? Ja, und andere. Und andere? Ich möchte da gerne was zu sagen. Ja, gerne. Wenn ihr das so macht, wie das da beschrieben ist, kriegt ihr keine validen Ergebnisse aus mehreren Gründen. Ihr müsst namentliche Abstimmungen online für den Fall machen, um zu wissen, wer da abgestimmt hat, um die Ergebnisse vernünftig analysieren zu können. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn ihr die Lime-Survey nach der Abstimmung in der Halle macht, halte ich die Gefahr für ziemlich groß, dass Leute sich an dem Abstimmungsergebnis in der Halle orientieren und du somit echokammermäßig einfach nur das Ergebnis reproduzierst, anstatt ein vergleichbares blindes Gegenergebnis hinzukriegen. Also Gegenrede, Entschuldigung, Ronny, Punkt 1, namensbasiert, können wir durch Token wahrscheinlich auflösen. Punkt 2, wir dürfen die Sachen natürlich nur zeitgleich veröffentlichen. Ja, du kannst doch die Abstimmung zeitgleich machen und dann zum gleichen Moment die Ergebnisse veröffentlichen. Genau. Also mir ist das Ergebnis sogar eigentlich, ich halte das für so eine Gamification-Geschichte sogar schon fast. Also kann jeder gucken und wenn es cool aussieht, dann ist das schön. Und wenn er eben totaler Unfug rauskommt, ja gut, dann ist es so. Aber das wirkliche Abstimmungspotenzial befindet sich eigentlich innerhalb der Akkreditierten und nicht irgendwie außerhalb. Ja, das ist ja selbstverständlich. Wir sind ja letztendlich auch nur bei Meinungsbildern. Es geht ja nicht um verbindliche Abstimmung. Genau, es ist eigentlich nur so ein kleines Update zu gucken. Und wenn das System irgendwie doof sein sollte, weil Fullerin irgendwie aus Versehen nachts um 22 Uhr leider einen Bug eingebaut hat oder so, dann ist es eben so. Aber dass das keine Abstimmungstool mit verbindlichem Wert ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Da geht es, glaube ich, wirklich einmal um den Gamification-Wert, aber zum anderen auch, was Schreibreform halt sagt, dass es einigermaßen sicher sein muss, damit es nicht lächerlich ist. Verstehst du? Also, dass es nicht so offensichtlich leicht gehackt werden kann, damit man da irgendwie schon was rausziehen kann, womit man dann weiterarbeiten kann, weil das ist ja letztendlich auch die Intention von Fulleren gewesen, nämlich, dass man da eben irgendwo eine verlässliche Zahl hat von Leuten, die mitmachen und die ihre Meinung sagen. Gut, aber damit hätten wir den ja quasi behandelt und... Ich hab mal was dazu formuliert unten drunter. Ja, kostet nichts, außer Zeit und Nerven. Fulleren, wenn du da irgendwie, weiß nicht, ein grobes Design brauchst für eine Oberfläche oder irgendwas, dann hau den Marc hier an, dem Vorstand, den Artgerecht, der kennt sich damit aus, oder den Dennis. Werde ich bitte auch vorher gefragt, danke. Nö, werde ich auch nicht. Komm da eventuell drauf zurück. Tatsächlich wird es eine enge Zusammenarbeit mit dem Bubimann geben, denn wir machen die Abstimmung unter, also in die Webseite mit dem Stream. Also ja, ich möchte schon einigermaßen sicher sein, dass die Leute, die da abstimmen, den Stream auch geguckt haben. Ja klar, das macht Sinn. Also so eine Art Eingabemaske in dem Bildschirm. Ja, irgendwie so ein graues Fenster geht über das Video und du kannst Ja, Nein, Enthaltung anklicken. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen. Wir sind am Ende des öffentlichen Teils angekommen. Der nächste Sitzungstermin ist am 27.11. um 8:30. Wir haben jetzt noch einen, ich hoffe, nicht allzu langen Teil nicht öffentlich. Und ich komme dann gleich aber nochmal in den Sprechenraum ein bisschen quatschen. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Zigarettenpause. Ich wünsche allen, die jetzt noch bleiben, ein nettes Gespräch und allen, die jetzt gehen, einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer Woche bei der Sprechstunde oder in zwei Wochen wieder in der Vorstandssitzung. Und ich wünsche euch alle... Ah, Wirkungstreffer, du hast noch was. Ja, genau. Ich war noch im Moment. Kreis... Bevor du weiterredest, wie geht's deiner Frau? Besser. Ja? Ich glaube, wir sind langsam durch die kritische Phase durch. Gut, das ist eine gute Nachricht. So, jetzt darfst du. Ja, sorry, ich war bis eben im Kreistag. Ich habe leider das Besprechen meines Antrags wegen der Sicherheitskonferenz in München verpasst. Gibt's da noch irgendwas, was zu klären wäre? Ja, wir haben noch keinen Budgetplan. Wir wollen das erst entscheiden, wenn wir da sicher sind, 2015. Von daher wird das in der nächsten Sitzung in zwei Wochen behandelt. Okay. Wir laden dich, also die Vakko lädt dich dann nochmal ein, denke ich. Okay, danke. Jo. Ich hätte da auch nochmal eine Frage. Ja? Plant NRW für die Hamburger ein Wahlkampfbudget zur Verfügung zu stellen, also jetzt mit Ausnahme von diesen Fahrtkosten? Nee, soweit ich weiß nicht. Warum dafür gibt es das Spendenportal dann. Wir unterstützen die Spendenkampagne vom Bund und von Hamburg. Das ist ja dieses 5%-Ding. Wir haben selber ein Spendenportal unter spende.piratenpartei-nrw.de und das werden wir anpassen, da das halt so ein bisschen auch darauf gemünzt ist. Die Landesmittel, die uns zur Verfügung stehen, sind auch für Landeszwecke und nicht für andere Landesverbände. Ja, das ist halt so eine Tradition unter Piraten, dass man sich gegenseitig solidarisch in Wahlkämpfen unterstützt. Das sollte man schon nicht einfach so vom Tisch fegen, nur weil wir jetzt einen Länderfinanzausgleich haben. Aus formaler Sicht gebe ich dir recht, Starrabe, aber aus Motivationshinsicht heraus und wenn du daran denkst, dass es auch mal Zeiten geben wird, wo wir im Wahlkampf sind und uns über jede Hilfe freuen werden, sollte man das nicht einfach so formal abbügeln. Also hey, Manpower, Material und sowas, gar keine Frage. Aber einfach Geld rüberzuschieben ist schwierig. Geld rüberschieben habe ich auch nicht gesagt, aber ich meinte halt, diese Reisekosten finde ich schon ein wichtiges Signal. Ja. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.